Penis. Penis never changes. Was halte ich für ein Gerücht? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Penisaffen sind da. War das nicht Peniswürmer, wo die jetzt Ach, verdammt, letztes. Weltraumaffen. Es das heißt Weltraumaffen. Ihr bringt mich mit diesen komischen Titeln immer völlig durcheinander. Okay, machen wir demnächst noch Titel Weltraumaffen, Stream Nummer und dann die Nummer. Ja. Können Das Leute ja ist mal auch dann, guck abstimmen. mal, dann sparen wir die Hälfte der Zeit für die Vorbereitung, weil die Hälfte Wow. der Zeit für die Vorbereitung ist Stimmt. jetzt Insiderwissen, die geht dafür drauf, dass wir uns streiten, was der Titel wird. Ja, Und dann das stimmt sogar. können wir ja demnächst zwei Streams pro Woche machen mit 3 Stunden oder wie? Damit Ah, jeden. Vorsicht, der Mammon landet, ist im Landeanflug. Jetzt könnte es gleich So. wieder laut werden. Hallo. Hallo, wir sind schon Hallo. live. Hallo. Hey, Mama. Oh, Hi. hast heute den Schalldämpfer-Modus angemacht. Sehr gut. Nee, ich kann nur lauter sprechen. Ich kann auch vielleicht auch ein bisschen leiser machen, so bei mir. Das ist ja nicht. Ich guck mal. Ja, Sonntagabend 18 Uhr. Willkommen bei den Weltraumaffen. Heute geht es mal wieder um Menstruationsprodukte. Ja, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Genau wie die Geschichte des Kapitalismus. Denn wer annimmt, dass Steuersenkungen immer zugunsten des Kunden von Firmen weitergegeben werden, der hat nicht so aufgepasst. Tja, wer hätte es erwartet? Wieder keiner. Ja, das große Gerechtigkeitsthema des letzten Jahres, wer erinnert sich nicht, die Tamponsteuer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren unserer Zeit weit voraus, nämlich um ein paar Jahre. Wir hatten damals ja quasi direkt uns damit beschäftigt, wie das Ganze angefangen hat, nämlich mit diesem Republika-Talk von der einen Dame, die der sich da über Periodengerechtigkeit und Marxismus und sowas beschwert hat. Und kurz danach wurde die dann durch sämtliche Medien gereicht und diese Nummer mit von wegen, ja, wir müssen die Steuer unbedingt senken, hatten wir damals auch schon im Programm. Das muss so 2016 oder sowas gewesen sein. Also wirklich schon eine Weile her. Stimmt das denn überhaupt so pauschal, dass die Hersteller sich jetzt irgendwie ja, sozusagen darauf einigen oder irgendwie alle so unkoordiniert die Preise anheben oder so? Also, Nee, aber nö. zwei Marktführer haben Okay, angeblich immerhin. angekündigt, also OB und noch irgendwer. Ja, Ja, das ist OB. alleine deswegen vorhersehbar, weil es ja gewisse Preismechanismen auf dem Markt gibt und gewisse psychologische Preisbarrieren, die Unternehmen natürlich versuchen auszuschöpfen von den Kunden. Ja, deswegen kostet ja auch alles 1,99 und nicht 2. Das ist die psychologische Preisbarriere. Tja, Ottmar Hitzfeld hätte gesagt, ich erwarte eine Trotzreaktion von meiner Mannschaft, also von den Frauen in der Beziehung. Ja, die wird ja verschiedentlich auch schon angekündigt. Heute kursierte ja schon so ein schöner Tweet. Kaufen Sie Ich jetzt weiß doch gar nicht. Menstruationstassen oder was? Nee, aber die Tante hat halt angekündigt, alles voll zu bluten. Auf Twitter. Mit einem Bild Ach schon, ihrer ja. schon gekauften. Schon gekauft, Menstruationsartikel in einem Mülleimer, hat sie angekündigt, was ich auch immer boykottieren, nachdem man was gekauft hat, das ist so das Zeichen des 21. Jahrhunderts, glaube ich. Und ja, ich meine, denke, das bringt uns allen was, wenn die Mädels in Zukunft. Ah ja, und hier ist der Tweet, der für unseren Titel verantwortlich ist. Also wir sind nicht verantwortlich, Nick Elia Werner ist verantwortlich. Genau. Männer im Vorstand der Tamponindustrie lassen Frauen die Macht der Penisse durch Preiserhöhungen spüren. Man nehme diesen weißen heterosexuellen Cis-Männern doch bitte mal ihren Penis weg. Danke, Hashtag Tamponsteuer. Ja, dann wird bestimmt alles besser, Wenn man alle abschneidet. Einfach alle abschneiden. Also mich wundert das, dass sie noch kein Tampon-Limit gefordert haben oder so. Also das Framing I Tamponsteuer finde ich sehr schlimm. see Hätte ich mir what fast you Besseres did ausdenken there. können. Oh. Tampon Limit. 130. Was? Tamponsteuer. Ja, es Nee, war von ja. vornherein eine doofe Idee. Ich finde das ja ganz gut, dass das nicht belohnt wird, auch in Wirklichkeit dann sozusagen. Naja, bei der Bahn hat es ja funktioniert. Bei der Bahn ist die Senkung der Mehrwertsteuer ja weitergegeben worden an die Kunden, zumindest teilweise. Die Bahn fühlt sich wahrscheinlich auch verpflichtet, politisch korrekt zu agieren oder so. Kann ich mir vorstellen. Ja, die Bahn ist in ihren Preismechanismen halt auch an gewisse Vorgaben gebunden. Ja, und die Ja, Bahn. die haben kein marktwirtschaftliches Preisangebot, sonst wären die Tickets doppelt so teuer. Ja, das Ding ist halt auch, das ist ja auch extra gemacht worden, um die Bahn attraktiver zu machen. Von wegen Greta und Co. Und deswegen denke ich, mussten die da auch weitergehen. Mein öffentlicher örtlicher Nahverkehr hat ganz normal wie immer die Preise um ein paar Prozent erhöht. Nichts gesenkt und nichts weitergegeben. Juhu. Ja, die Kommunen, die finanzieren sich ja teilweise auch daraus oder versuchen da zumindest was auszulagern. Aber hier ein Lösungsvorschlag, vielleicht wäre das ein Ansatz, den man verfolgen könnte, einfach kostenlose Tampons in Bahntoiletten. Ne? Da können die Subventionen in die Schiene mal wirklich was bewirken. Ja, aber ich weiß nicht, müssen wir überhaupt solche Dinge? Warum stellen wir denn nicht auch Tempotaschen, also Papiertaschentücher bereit? Klopapier, weiß ich Ja, also nicht. sorry, Klopapier auf Bahntoiletten, das ist eine Forderung, die wird sich nie verwirklichen lassen. Bitte, also das, was die da als Klopapier verkaufen, lasse ich nicht an meinen Arsch. Ich finde den Artikel gerade bei mir nicht. Der Gender Pay Gap schon wieder. Ja, wahrscheinlich ist das auch irgendwie nicht so richtig echt, ne? Dass die Influencerinnen mehr verdienen als die Influencer, halte ich persönlich ja schon für unwahrscheinlich. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwie ein, zwei Top-Leute oder so, die dann richtig abziehen oder so. So ein Ronaldo oder sowas soll, glaube ich, ziemlich gut sein. Ja, Weil eben, also ich hatte das auch mal durchgelesen und es läuft halt darauf hinaus, denke ich mal, dass wahrscheinlich es wesentlich weniger Männer da geben wird in diesem ganzen Bereich, aber die es halt gibt, sind halt irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen anderen Dingen halt berühmt geworden sind und das dann quasi als Influencer nochmal irgendwie ausschlachten können im Vergleich zu irgendwelchen Frauen, die sowieso nur für irgendwie ihr Aussehen und dann mache ich Fotos davon und da gibt es dann halt ein Riesenbecken an Leuten, die eigentlich im Endeffekt das Gleiche machen und dass das dann nicht so einen hohen Marktwert hat, wie deutlich weniger Leute, die halt mit anderen Dingen, Leistungen jetzt irgendwie berühmt geworden sind, ist eigentlich klar. Aber es wird natürlich dann hier wieder einfach nur quasi ein Durchschnittswert errechnet und gesagt, oh, der eine ist höher als der andere. Mit anderen Worten, Ja, Pay vergleichen Sie Gap eben und Influencer gegen Fußballer und nicht mehr Influencer gegen Influencer, ne? ja, Das genau, ja. wird aber schön ignoriert, ne? Außerdem müssten sie das halt auch, ja genau, erstmal müssten sie es halt insofern bereinigen, dass sie dann halt wirklich auch die Leute dann nur vergleichen, die halt nur mit Bildern von sich oder so da irgendwie was machen und da hast du wahrscheinlich dann gar keine Männer, weil sich für sowas keiner interessiert. Höchstens vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche aus der homosexuellen Szene oder so. Vielleicht. Aber ob die da groß was verkaufen, weiß ich auch nicht. Will Ja, ich aber nicht. ich denke halt an so, ich denke, der Aufwand ist für einen Mann auch höher, um da was zu erreichen. Also der muss wirklich Arbeit machen. Der Delfin muss nur irgendwie Ja. was Knappes anziehen Ich und meine, hat das dann selber haben ihre. sie doch auch schon mal bei YouTube gesagt, hier wie Bibi und Gronkh so ungefähr im Vergleich. Und Bibi macht zwei Videos im Monat oder so und Gronkh hat fünf Stück am Tag gemacht. Und die hatten ungefähr gleich viel Zuschauer und Abonnenten und so. Ja. Also das ist der Unterschied im Aufwand, ja, sehe ich auch so. Ja, und wenn die eine irgendwie ein Schon bisschen Kosmetik verkauft für treiben. paar Euro 50 und der Mir kommt andere so von der Firma irgendwie angelaufen und will, dass sie eine eigene Linie macht oder so. Ne? keine Ahnung, Computer oder was weiß ich nicht was für ein paar hundert Euro, dann hast du da halt auch wieder ein Gefälle drin, ne? Oder wenn man sich mal auf Twitch umguckt und guckt, für welchen Aufwand halt Frauen da, nämlich ein T-Shirt mit Schna oder ein Shirt mit tiefem Ausschnitt anziehen, kriegen die das, wofür Männer richtig arbeiten müssen, an Zahlen. Also ja, weiß ich nicht. Ja, es motiviert natürlich nicht so richtig, dann irgendwie auch kreativ warum zu sind sein oder so. irgendwelche Frauen-Randos nicht so reich wie Ronaldo, ist die Frage, die man sich ernsthaft stellt. Also. Wobei ja Ronaldo und viele Influencer was gemeinsam haben für mich, ich kann sie alle nicht leiden. Aber den konnte ich eigentlich immer leiden. James Bond 007, Agent seiner Majestät mit Lizenz zum Töten und so. Ja, ich habe den auch immer eingereicht, weil es ja auch darum ging, etwas, wie das denn jetzt mit dem Bond weitergehen soll oder so. Ja, und also man weiß es nicht so wirklich, ne? Ja, doch, Barbara Broccoli hat, also die Produzentin hat eindeutig gesagt, es ist alles schön und gut, aber James Bond ist ein Mann. Ja, genau, und sie hat halt gesagt, irgendwie die Farbe ist egal, so ungefähr, ne? Ja. Aber männlich ist es schon eigentlich, ja. Ja, gut, James Bond ist ein Mann, 007 muss natürlich nicht unbedingt ein Mann sein, obwohl das ja schon irgendwie zusammengehört. Ja, aber dann sollen sie doch irgendwie eine 008 machen oder sowas, ne? Das wird ja vielfach vorgeschlagen. Also, wie haben die das jetzt gelöst? Die neue ist 007, aber nicht James Bond. Und es gibt weiterhin James Bond, auch nach Ja, und Daniel der kriegt Craig, Tritt oder wohl wie? als Bond da zurück sozusagen und dann Nee, wird natürlich auch irgendwie, dass sie im Film verarbeitet werden. Das das war mal was, was sie irgendwie vorhatten. Das haben sie jetzt aber wohl nicht gemacht für den neuen Film. Was sie aber gemacht haben für den neuen Film, also so sieht es zumindest aus, ist, also wenn man sich den Trailer anguckt, ist halt eben James Bond zum Nebendarsteller in seinem eigenen Film zu machen. Also er ist halt irgendwie, kommt er dann da irgendwie an und die Leute erinnern sich schon nicht mehr an ihn oder so, weil er irgendwie zu lange weg war oder irgend so ein Kram. Und das soll dann wahrscheinlich auch wieder irgendwie die moderne Zeit irgendwie da symbolisieren, wo Ja, man den Mann und halt nicht reihenweise blöde braucht oder Sprüche soll so. er kriegen und so. Und das haben sie jetzt schon in dem neuen Film und deswegen wird er wahrscheinlich auch kolossal floppen, sage ich jetzt mal voraus. Und das reicht aber natürlich so Leuten wie hier dem Herrn Soltau auch nicht aus, weil der ist ja immer noch ein Mann und da geht es ja immer noch um irgendwelche Dinge mit Autos und Gadgets und Frauen verführen und so, obwohl sie das wahrscheinlich in dem neuen Film jetzt, soweit Der ich das liest auch gehört Table halt, habe, der Vogel. auch schon alles zurückgefahren haben und auf so eine komische gesellschaftskritische Metaebene gehoben haben, wo man dann da irgendwie, ja, wo er dann halt verzweifelt an der starken, schwarzen, weiblichen Charakterin, die von ihm nichts wissen will oder so, weil sie halt so stark und weiß ich nicht, was ist und seinem Charme dann nicht erliegt oder irgend so ein Kram, was sie da halt meinen, was man irgendwie politisch dann irgendwie machen muss. Und klar, also ich persönlich finde das auch relativ langweilig, diese Tropes halt aus diesen Filmen, aber ich gucke mir dann halt einfach so einen Film nicht an und fertig, ne? Also, und Leute, die da Spaß dran haben, sollen sich das halt anschauen. Und Es sind ja immer nur 2 Minuten im Film, dann lernen die solange, sich wie kennen. es da Leute gibt, die da Spaß dran haben, sollen sie diese Filme halt auch weiter für die machen und fertig aus, ne? Also, ich verstehe diesen ganzen Krempel nicht, aber ja, in so einer Welt leben wir halt nicht. Wir leben halt in der Welt von. Das ist ja Männlichkeit und gefährlich hier, problematisch und das muss man auch alles ändern können, damit es besser wird und es wird auch langsam Zeit und das jetzige Jahr und Es geht ja bla nur um blub. Repräsentanz, ne? Und dann, also die Leute, die das hier nicht gelesen hatten, das hatte ich bei Twitter mitbekommen, da gab es ganz viel so Kommentare von wegen so, ja, man kann doch aber auch irgendwie was machen mit weiblichen Agentinnen und so. Und das zeigt halt eben, dass die Leute das hier nicht gelesen haben, weil hier gibt es sogar eine Aufzählung von weiblichen Agentinnen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Sowas wie hier Angelina Jolie als Salt hieß das, glaube ich, oder so. Und solche Dinge. Und das interessiert aber den Autor nicht. Er will halt, erzählt das hier halt nur auf, insofern so nach dem Motto so, ja, das ist jetzt schon weiter und das muss jetzt halt auch weiterkommen und deswegen muss das jetzt auch eine Frau werden und bla bla. Und das ist halt vollkommener Humbug. Also, neue Charaktere machen es immer schön, wenn die Leute da irgendwie eine interessante Idee haben oder so. Aber jetzt hier den James Bond zu genderswappen, nur weil es das jetzige Jahr ist und weil Männlichkeit irgendwie furchtbar ist, ist auf jeden Fall eine saudumme Idee. Also. Also wenn so ein Film floppt, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das irgendwie die Mehrheit nicht will. Nicht nur, dass die Männer da keinen Bock drauf haben, sondern dass die Mehrheit, auch viele Frauen das eben nicht unbedingt anziehend finden, so ein Kinofilm. Ja. Ja. Aber ich möchte dir gerne mal 2 Absätze aus dem Artikel vorlesen, damit der ganze Wahnsinn auch für den Zuhörer greifbar wird. Und zwar, wenn der Mythos Bond oder das Konzept Bond für die Menschen da draußen alleine dadurch zerstört wird, dass eine schwarze Frau im Zentrum der Geschichte steht, dann sollten wir das ganze Konzept noch einmal überdenken, sagte Sophie Charlotte Rieger vom feministischen Kinomagazin Filmlöwin vollkommen zu Recht. Kantig, kompromisslos, soldatisch. Das ist der Männertypus, den der Literaturwissenschaftler Klaus Theleweit in seinem gerade wieder veröffentlichten Werk Männerfantasien beschreibt. Und genau diese Männerfantasien sollen nun also verteidigt werden. Einmal alle 3 Jahre will man noch eine anachronistisch gewordene Welt in der Fantasie ausleben dürfen. Sportwagen fahren, Martini trinken, rumballern und Frauen flachlegen. Ja. Ich sage ja, der liest Theleweit. Ich weiß nicht, was Hannes zu... Zeig mir, wo dich der Maskulismus angefasst hat, an dieser Drucker. Zeig's mir. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, wäre ein neuer Austin Powers-Film. Ja, aber weißt ja, Mike Myers ist seit dem Love-Guru in Ungnade gefallen. Wir brauchen einen Transbond. Ein Transbond. Finde ich auch gut. Ein Transbond? Ja, müssen alle zufrieden sein. Da haben gefälligst alle zufrieden zu sein. Wäre das nicht dann ein Transponder? Transponder. Ja, mir also, und auch halt, hier wird auch nochmal drauf eingegangen, dass ja die Woche gesagt wurde, dass Billie Eilish das Titellied singt und das ist für mich auch schon so. Ja, und die Autorin. Die Autorin von dem Film ist ja auch hier diese von Fleabag oder wie das heißt. Also auch so eine, die so Frauenkrempel halt schreibt. Was war das für eine Zeit noch, als die Songs nur von irgendwie arrivierten Namen gesungen werden durften? Also so Leute wie Paul McCartney oder Tina Turner. Tom Jones. Also. Hat er noch Auftritte, dieser Billy Idol? Außer jetzt vom Billy Pop oder so? Eilish, nicht Eilish. Billy Idol. Billy Idol ist der mit der Lippe, Dancing with Myself und so. Billy Eilish ist irgend so eine bunthaarige Teenie-Sensation, die gerade überall gefeiert wird. Und ich finde die Musik einfach nichtssagend, aber das ist mein Alter. Aber Billy Idol wär cool. Billy Idol, da würde ich gar nichts gegen haben, wenn der den nächsten Bond-Song singt. Ja, ich hatte das irgendwo gehört, da habe ich mich aber wohl verhört. Das wird wohl so sein. Jo. Tja. Eine Empörung von Hannes Soltau. Merkt euch den Namen, damit ihr nichts zufällig von ihm lest und denkt, das klingt aber vernünftig. Och, und dann machen wir gleich mit dem Thema weiter. Hier haben wir den englischsprachigen Hannes Soltau namens Paul Tassi. Der regt sich über Assassin's Creed auf und fordert stellvertretend für alle praktisch, dass da jetzt mal Schluss sein soll mit den männlichen Hauptfiguren. Und dass beim nächsten, es wird ja gemunkelt, dass Spiele im Wikinger-Milieu, dass beim nächsten eine Frau an der Spitze stehen sollte, weil bei Assassin's Creed Odyssey, für die es nicht gespielt haben, hatte man die Wahl zwischen der Dame, die man hier sieht, Cassandra, und ihrem Bruder Alexios. Konnte man sich also vollkommen frei entscheiden, welches Geschlecht man spielen will. Ich weiß nicht, ob man auch das Gender frei entscheiden konnte. Oder ich habe Alexios gespielt, ganz ehrlich, weil ich grundsätzlich eigentlich fast immer den Mann spiele, weil mir das näher ist einfach dann. Und ich kriege jetzt also von diesem Kasper gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, weil die andere Version ist viel besser. Und wenn es nach ihm ginge, wären alle Leute dazu gezwungen worden, die Frau zu spielen. Und da, finde ich, liegt für mich der Hund in dem Artikel begraben. Wenn er an der Macht wäre, würde er die Leute dazu zwingen, das zu tun, was er will. Und das ist irgendwie so ein Lackmustest. Wenn jemand sowas schreibt, dann kannst du ihn in eine Kiste tun und gut ist. Weil dem brauchst du nie wieder zuhören. Wenn ich an der Macht wäre, will ich an der Macht. Nee, also haben sich die Herrscher da irgendwas dabei gedacht sogar oder so, wer weiß. Ne? Die ganze Geschichte, es ist ja auch so, ich möchte hier, das Spiel ist jetzt über ein Jahr alt, ich denke, ich kann ruhig sagen, dass beide eine Rolle spielen. egal wen du wählst, der andere wird zu deinem Antagonisten, was ich eine ziemlich clevere Idee finde. Aber was weiß ich schon, ich habe ja nur alle Assassin's Creed-Spiele, bis auf Syndicate, glaube ich, in meiner Bibliothek und habe auch sogar ein paar davon durchgespielt, was ich sonst kaum schaffe bei Spielen. Aber bei denen hat es mich so gerissen. Odyssey bin ich im Moment noch dran. Kann ich nur empfehlen. Wunderbares Spiel, egal ob man Alexios oder Cassandra spielt. Und hört nicht auf Paul Tassi und Hannes Soltau. Niemals auf solche Leute hören. Hatten wir noch was mit Popkultur? Ach, guck mal da! Da ist sie wieder, Feng Shui, meine Lieblingsdarstellerin aus diesen komischen Star Wars Filmen, die ich nicht geguckt habe. Was war denn hier? Ich fand Schreck eigentlich gut. Morla hatte, glaube ich, Schreck gesagt. Ja, Schreck. Aber der sagt ja auch The Gay statt The Force. Also, weiß ich nicht, ob das so... Übrigens, ganz tolle, also tolle 2 Stunden das Mauler-Video zu der Aufstieg Skywalkers kann ich eben nur empfehlen. Der Mann ist einfach gut. Der liefert ab. Hier haben wir jetzt einen Artikel darüber, was anders geworden wäre, wenn Colin Trevorrow das wie geplant durchgezogen hätte. Wo war es? Ach, da. Die eine Gruppe lehnte den Weg, den der Autor und Regisseur Rian Johnson mit The Last Jedi eingeschlagen hatte, rundherum ab. Zu viele Frauen, zu viele Nicht-Weiße, zu wenig Anbindung an die ursprünglichen Filme. Nee, habe ich noch niemanden sagen hören. Also gut, das letzte schon, ja. Aber ja. Die anderen Sachen habe ich niemanden sagen hören. Also lese ich nur in so Artikeln, in so bescheuerten wie diesem hier. Aber ansonsten habe ich das noch niemanden sagen hören. Aber was ich viele Leute habe sagen hören, ist zu viel total bescheuerten Krempel. Sowas wie, oh mein Gott, wir können nicht entkommen, weil wir getrackt werden. Aber wir können auch gerade so eben noch irgendwie uns auf Distanz halten. Aber unser Treibstoff geht aus. Und dieser Bullshit, den sie da bei Last Jedi gemacht haben. Total hirnrissiger Schmarrn, oder wir fliegen mit Lichtgeschwindigkeit in die anderen Schiffe rein, was wir plötzlich tun, aber früher nie getan haben, warum nicht, weiß kein Mensch. So ein Bullshit halt, diesen ganzen Krempel, oder diese komische B-Story, wo sie bei diesem komischen Planeten da sind, mit dem Casino-Zeug, nur um irgendwelche politischen Punkte zu machen, was sonst überhaupt nichts bringt. Vollkommen... Ja, Charaktere, deren Entscheidung man überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber politischer Krempel irgendwie. Das sind die Gründe, warum man diesen Film nicht mag. Mhm. Und ja, dieser neue Film hat halt versucht, nochmal zu retten, was zu retten ist, beziehungsweise was nicht mehr zu retten war. Und ja. Und das ist mit diesem neuen Skript, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund von der ganzen Sache, ist, dass hier der hat auch so einen YouTube-Kanal, Robert Meyer Burnett heißt der. Das ist so ein Typ aus Los Angeles, der auch Independent-Filme dreht und halt mit den, also für die Star Trek-Leute schon irgendwelche Dokumentationen gedreht hat als Auftragsarbeit und halt eben da mehrere Leute kennt, die halt mit Star Trek und Star Wars und solchen Dingen halt irgendwie zu tun hatten in der Vergangenheit, also von den Machern halt. Und der hat irgendwie dieses Skript zugespielt bekommen von dem Colin Trevorrow, der übrigens seine ganzen, also hat er so einen Story-Credit gekriegt bei dem Film jetzt, obwohl er den ja, also sollte eigentlich Regie da führen auch. Und das ist ja nichts draus geworden, aber er hat halt noch Geld dafür bekommen und das hat er komplett gespendet. Ich weiß nicht mehr wofür, aber für irgendeine gute Sache. Also es ist ein ziemlich feiner Typ, der Colin Trevorrow, muss man ehrlich mal so sagen. Und ja, er hat halt jetzt dieses Skript zugespielt bekommen und hat das halt so ein bisschen vorgestellt, was so die Ideen da gewesen sind und auch so ein paar von den Dialogen und sowas gelesen. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Also ich habe jetzt diesen Film jetzt nicht gesehen, aber so die Ideen schienen mir schon wesentlich schlüssiger und interessanter und zusammenhängender zu sein, als jetzt das, was ich jetzt von dem Film, der jetzt letzten Endes daraus geworden ist, halt eben mitbekommen habe, ja. Ja, aber auch in dem Film hätte es Frauen und Menschen of Color gegeben. Dementsprechend wäre der sicher bei den Star Wars Fans auch durchgefallen, die Nazis. Nee, glaube ich nicht. Also zumal in diesem Film wohl auch hier Schreck eine größere Rolle gespielt hätte. Aber nach allem, was ich davon halt bisher mitbekommen habe, auch eine, die halt Sinn gemacht hätte. Und nicht nur so eine komische B-Story. Und ja, auch im Endeffekt dadurch, dass sie ja beim Last Jedi halt auch den hier von John Boyega gespielten Charakter ja dann irgendwie wieder zu so einem Feigling gemacht haben, hat das ja auch wieder überhaupt keinen Sinn ergeben, wo er in dem letzten Film, also in dem ersten Film jetzt von den neuen, ja zum Schluss dann da quasi auch sich dem hier Dingens da entgegengestellt hat und den dann halt in den neuen Film dann wieder zu so einem zu machen, der irgendwie weglaufen will oder so, war auch irgendwie Blödsinn und hat zu nichts irgendwie gefühlt. Und dann hinterher, wo er sich dann da opfern wollte und sie ihm das kaputt gemacht hat, hat auch wieder eigentlich überhaupt keine vernünftige Entwicklung gegeben halt. Also, ja. Star Wars ist tot. Ja, aber ich habe den Titel nicht verstanden. Ist es Sith? Was ist Sith? Ja, Sith. Das sind ja, doch hast die. Hast du nie Bösen deine Star Wars Lore gelesen? Das ist eigentlich Price Einsatz. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ihr habt das alles sehr gut dargestellt. Nee, aber die Frage von Mammon gerade. Du bist ja Sith, das ist. Das ist ein uralter Orden von Jüngern der dunklen Seite der Macht. Aber okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das immer noch Kanon ist, weil das ist halt. Es ist wirklich schlimm, was in diesem Film passiert ist, weil man wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ob der zweite Teil der neuen Trilogie schlimmer ist, weil der einfach so total daneben war und wirklich bösartig Sachen zerstört hat. Und dieser Film, der hat einfach nur für totale Konfusion erzeugt. So nach dem Motto, hier habt ihr ganz viel Glitter, hier habt ihr ganz viel shiny Explosionen und sowas, damit ihr bloß nicht merkt, was vor sich geht. So, nämlich, dass ja Star Wars zu Grabe getragen wird, zumindest die Hauptstory. Ja. Ich möchte nicht sehen, dass er öffnet. Ich meine, Colin Trevorrow, was hätte der mit, man muss auch wirklich sagen, guter Mann, ja, aber was hätte der mit dem Film retten können? Ja, ich meine, der J.J. Abrams, der hat genug Blödsinn gemacht mit dem Film, aber ich meine, was hat der für Material gehabt, mit dem der arbeiten musste? Naja, du kannst ja in dem Scroll am Anfang an dem gar nicht groß teilen. Du kannst ja in den Scroll am Anfang einfach reinschreiben, so vergessen Sie, was im letzten Film passiert ist, das hat Schreck nur geträumt. Ja, ich meine, mehr oder weniger steht ja in dem vergessen Sie, was in den letzten 7 Filmen passiert ist. Ja, weil der Imperator ist wieder am Leben. Also ich finde, das wäre zum Beispiel bei Colin Trevorrow nicht so gewesen. Also der war da nur als Hologramm, ist der da nur vorgekommen. Nicht als, ich finde unseren Chat Charakter übrigens wunderbar, der dem Mammon erklärt, dass Sith das Faultier aus Ice Age ist. Und das Sith das Gegenteil von Stand ist. Das ist natürlich auch wahr, ja. Super. Und Ulius Yui, Vader war doch immer schwarz, wo ist das Problem? Ulius Yui, hast du Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen? Da gab unter diesem Black-Man-Kostüm kam ein alter weißer Mann raus, wenn du dich daran erinnerst. Also sowas von alter weißer Mann, ja. Aber seine Stimme war ja schwarz. Seine Stimme war doch von James Earl Jones, oder? James Earl Jones. Tulsa Doom. Ach, das waren noch Zeiten. Hat es noch gute Filme gemacht. Das Black Voicing. Oh Gott. Ja. Warum hier geschlechtergerechte Sprache verwenden? Auch, das ist von Netzpolitik.org, aber ich glaube, der dritte Kommentar war das. Der beschreibt, warum das nicht so einfach möglich ist. Ich weiß nicht, ob du runterscrollen möchtest, kannst du auch einfach erzählen. Es geht darum, jemand, der Screenreader benutzt, weil er auch Augenprobleme hat oder blind ist vielleicht sogar. Und dieses Vorlesen lassen von irgendeinem Programm mit den Sternchen und den Unterstrichen und den, da gibt es so viele verschiedene Versionen und Varianten und da muss man das in den verschiedenen Screenreadern oder anders einstellen und so weiter. Ja, das Problem da ganz interessant. Ja, mittlerweile mittelmäßig ausführlich auch beschrieben. Ja, das ist einfach ein bisschen problematisch mit den, für Leute, die das, ja, die das eben sich vorlesen lassen müssen, weil sie es nicht so richtig sehen. Ist das ungünstig? Und ich glaube ja, ich weiß gar nicht, ob es die Linke war, ich glaube, Die hatten das ja von ihrer Homepage irgendwann verbannt letztes Jahr, dieses gendergerechte Sprechen. Ja, und ein Grund dafür war, dass man das eben für Beeinträchtigte ein bisschen lesbarer machen sollte, ne? Wollte. Aber ich finde, dass sie damit irgendwie auf die Schnauze geflogen sind. Was sie machen, sich da irgendwie tierisch politisch den Kopf oben, ne? Und hier unten kriegt man einfach mal so praktisch um die Ohren, warum es nicht klappen kann oder so, ne? Also für ihn ist das dann zu viel verlangt, ja. Hat er jedenfalls, gut, ja, das ist formuliert, aber ihn nervt das oder es ist anstrengend und so weiter. Ne? Ja, aber allein dieser Satz zeigt es doch auch schon. Verlangen wir zu viel von unseren Leser, Doppelpunkt, innen, wenn. Also klar, das nervt auf die Dauer. Gerade wenn jemand einen längeren Text hören will und der komplett durchgegendert ist, wirst du, glaube ich, ziemlich schnell wahnsinnig. Ja, er meinte auch, man soll es doch einfach mal ausprobieren und sich so einen Text so vorlesen lassen. So. Dann würde man merken, dass das echt komisch wäre. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber wenigstens, also das, was mir als erstes eingefallen ist, spricht er hier auch im zweiten Absatz an. Also da wäre eigentlich softwaretechnisch anzusetzen, dass du halt deinem Text, das Speech, das praktisch beibringst irgendwie, daraus einen vernünftigen Text zu machen. Aber das müsste halt auch erstmal jemand tun. Und es gibt verschiedene Text-to-Speech-Engines und es gibt verschiedene Programme dafür, die zu verarbeiten. Und es gibt noch keine, so und so fort. Ja, ja. Es gibt keine zentrale Art und Weise, wie man das machen soll. Also es gibt Sternchen, es gibt Unterstriche, es gibt das gar nichts. Ja. Es gibt halt, ja. Ja. Und man kann auch diese Unterstriche oder Sternchen auch mal anders deuten oder so. Ne? Gut vorgelesen, wenn es mal zu Unterstriche war, gut. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall ein bisschen kompliziert mit diesem Vorleseprogramm. Wenn man gendergerecht auf jeden Fall Text hat. Finde ich das interessant, dass hier für Netzpolitik stellvertretend eine gewisse Chris Köfer was schreibt. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, das ist eine von den Damen, die das Missy-Magazin gegründet haben. Mm. Also, ja, da sind die Termiten, die satten Termiten bei Netzpolitik. Wie die Made im Netz. Und du bist 14 und das ist zu gefährlich. Filme haben sie gemacht, oder über ihn oder was? Oh mein Gott. Wir machen jetzt einen Film über ihn, aber deshalb wahrscheinlich kommen auch die Geier, die schon über den Film kreisen, wie in dem Fall Ina Plodroch. Udo Lindenberg hat einige Texte gemacht, die ja. Wie halt, du bist 14 und das ist zu gefährlich. Und das geht um den Song Lolita. Ich war so um die 40 und sie war 15. Wir wollten uns zusammentun. Wo ist das Problem? Da plötzlich kamen Männer von der deutschen Sitte. Sie sagten, sie wären von der Polizei. Sie starten auf mein Zaubervibe und wurden geil dabei. In Deutschland ist aber mittlerweile ab 14 noch erlaubt, oder wie war das, ne? Ja, aber das ist doch den Leuten egal. Erstmal. Ja, okay. Also. Stimmt. Das ist verwerflich schlicht und einfach, ne? Schon richtig. Udo. Und natürlich ist er nicht alleine. Die Rolling Stones, Johnny Burnett, Iggy Pop, Ringo Starr. Bei all diesen weißen Männern scheint es auch 2020 kaum zu interessieren, dass sie in diese Songs gemeinsam gesungen haben. Also Rockmusik, böse Männer, böse. Ich, ja. Er soll ja auch in dem Film gar nicht irgendwie sympathisch gezeichnet sein, habe ich gehört, gelesen. Ja. Interessiert mich auch nicht wirklich. Aber gerade der Song, den sie in der Überschrift benutzen, du bist 14 und das ist zu gefährlich, da geht es um einen Typ, der sagt, nee Mädchen, schieb mal ab, lass mich mal, das geht so nicht, ich bin ein bisschen älter als du. Ja. Sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen sind nicht zwangsläufig strafbar und es gibt keine Hinweise darauf, dass Udo Lindenberg Sex mit Minderjährigen hatte. Aber er singt davon. Also ja. Bei irgendeiner Premiere davon, die, glaube ich, in Hannover stattgefunden hat, aber auf jeden Fall habe ich davon halt was gesehen in Nachrichten, war zum Beispiel auch der Ministerpräsident von Niedersachsen anwesend. Also, ja. Udo kommt nicht alle Tage, ne? Ja, wahrscheinlich. Die Interviewanfrage an Udo Lindenberg zu diesem Beitrag blieb unbeantwortet und damit auch die Frage, ob er es immer noch für angemessen hält, die Perspektive der Mädchen völlig außer Acht zu lassen, die es vielleicht nicht so toll finden, von einem viel älteren Mann aufdringlich angebaggert zu werden. Die sind fiktiv, Ina Plodroch. Die und Mädchen. In diesem Kommentar stand auch, dass auch jüngere Erwachsene gerne mal anhimmeln, also. Und auch die Kinder, die der Lehrer beäugt hat in Don't Stand So Close to Me von The Police, die waren auch fiktiv. Und auch Lolita in dem Buch von Wladimir Nabokov, die ist auch fiktiv gewesen. Ist aber auch eine Kindersexwarnung, wenn du nach Lolita googelst oder so, ne? Mittlerweile. Ja, ja. Ja, also ich weiß nicht. Kunstfreiheit ist hier für mich das höhere Gut. Und wenn jemand solche Lieder singen möchte, soll er sie singen. Und dann können die Kunden darüber urteilen, ob sie sowas hören wollen oder nicht. Aber so eine, schau mal, der hat sowas gesungen vor 20 Jahren. Das müssen wir jetzt hinterfragen. Das halte ich für... Goethe hat das geschrieben, so vor 300 Jahren oder so. Ne? Ja, ja. Ja. Wo also, hören wir dann auf? Irgendwo. Genau. Ja, aber Udo Lindenberg, das Lied, das zählt jetzt nicht schon als Kinderpornografie, ja? Oder das war jetzt nicht der Übergang? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pedo? Nee, es ist nicht verboten, was der Udo gesungen hat, aber auch nicht verboten sind demnächst irgendwie diese Videos, die die Ermittler nutzen. Die sind ja nur computergeneriert. Ich dachte eigentlich, dass es um Fotos geht, aber jetzt ist hier von Videos die Rede. Okay, ist ja dann irgendwie auch egal. Aber es hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon, oder vorletzte Woche, dass das im Gespräch war und jetzt haben sie es bereits durchgewunken, ja. Also die größere Sache aber dabei, die eigentlich überall da, wo ich es zumindest mitbekommen habe, nur positiv betrachtet wurde, obwohl ich es eigentlich ziemlich, ja, bedenklich finde, ist, dass sie ja jetzt quasi auch so eine neue Versuchsstrafbarkeit eingeführt haben. Also du kannst jetzt quasi schon belangt werden, wenn du jetzt überhaupt nur mit einem Minderjährigen redest, quasi. Also wenn die dann da irgendwie was draus drehen, dass du versucht hast, quasi sich mit dem anzufreunden oder so, oder mit der... versucht, Bilder sich zu besorgen oder so. Ist doch ja, genau, so. Um dann halt im weiteren Verlauf dann halt sowas halt zu bekommen, also im weiteren Verlauf halt, dann kann das jetzt mittlerweile halt schon, bevor dieser weitere Verlauf eingetreten ist, halt als Versuch schon strafbar sein. Also, für mich aber nicht nach einem Gesetz, das viel Einsatz finden wird. Naja, also das wird sich zeigen, ne? Aber potenziell ist aber nur, also ich sagen, jetzt ist das irgendwie anlasslos, ja, wenn sie keinen Anlass haben, dann machen sie aber auch nichts, ne? Also muss dann schon irgendwie, gut, der Anlass, also die Empfindlichkeit wird natürlich raufgeschraubt, ist klar, ne? Ist auch nicht schön. Ja, also prinzipiell darfst du dich jetzt mit gar keinen minderjährigen Leuten mehr unterhalten, die du jetzt nicht irgendwie direkt kennst. Und selbst dann musst du eigentlich vorsichtig sein. Also, weil ansonsten kommt irgendwer und sagt so, ja, du willst mir jetzt nur nahe kommen, damit du dem dann irgendwie nach Fotos fragen kannst oder so. Fiese Unterstellung, ne? Ja, also, ich meine, nichts anderes heißt das ja Versuch, ne? Also, was soll das sonst sein mit dem Versuch? Ja, und jeder kann sich ja im Prinzip als was anderes ausgeben im Netz, so. Die Polizei, es geht ja nicht um die direkte Unterstellung, aber im Zusammenhang mit anderen Sachen kann das halt als Indiz gegen dich gewertet werden. So hatte ich das verstanden. Aber ich muss es mir nochmal genauer angucken. Nee, ist jetzt ein Versuch. Dass es an sich halt, selber schon strafbar ist. Ich dachte, es wäre nur ermittlungstechnisch jetzt. Ja, der Fischer hat aber irgendwie auch einen Vergleich gezogen, dass irgendwie was sehr Vergleichbares eben nicht strafbar war. Also ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube von Tieren oder so, dann entsprechende Bilder. Aber ja, das... dass man da eben eine sehr hohe Empfindlichkeit hat, ne? Stimmt ja auch. Auf jeden Fall sehr bedenklich. Weil da ist es ja, ich meine, was für einen Sinn hat das, außer das als Druckmittel zu benutzen gegen irgendwelche Leute? Ja, also es wird halt gefeiert, als wir tun was gegen Kinderpornografie. Ja, klar, das ist die Begründung, ja. Ja, bei diesen Videos hier geht es jetzt darum, dass die sozusagen sich in die Szene damit kaufen wollen oder so. Ja, das ist der andere Aspekt, dass sie jetzt quasi auch die Leute halt selber ansprechen sollen, ja, irgendwelche V-Leute und so. Und da bin ich dann mal gespannt, wie oft dann da irgendwelche V-Leute mit irgendwelchen anderen V-Leuten reden, weil das gibt's ja auch nicht selten. Ja, und ich habe das schon deswegen für relativ sinnlos gehalten, weil sich dann Strafverteidiger darauf berufen könnten, so ja, woher soll denn ein Mandant wissen, ob es echtes oder unechtes Material ist? Mein Mandant hat absichtlich nur unechtes Material benutzt, weil er eben nicht halt irgendwelche Leute schädigen will, bla bla bla. Und deswegen finde ich das absolut blödsinnig, das überhaupt zu machen. Aber gut. Keine Pride mit Deutschland. Oder Deutschland. In Köln haben sie für den CSD, für diesen Christopher Street Day, ein Motto ausgewählt, das für Gesprächsbedarf oder Gesprächsbedarf auslöst. Nennt sich Einigkeit, Recht, Freiheit. Und ja, diese Szene sieht sich wohl ganz gerne als links, aber das ist natürlich auch nicht unbedingt so. Sondern die sind auch gemischt irgendwie. Und deswegen finden das eben viele ganz gut, andere wieder nicht. Und der Gesprächsbedarf geht dann auch dahin, dass man eben möglicherweise den Einigkeit und Recht und Freiheit bisher verwehrt hat und dass das deswegen ein gutes Motto wäre und so weiter. Ich habe noch eine Diskussion dazu durchgelesen, ein paar Kommentare. Fand ich durchaus nicht uninteressant. Also ich weiß nicht, wie sie sich einigen. Einige haben dann angekündigt, dass sie, so Vereinigungen haben dann angekündigt, dass sie auf dem Christopher Street Day dann nicht auftauchen wollen in Köln. Ja gut, Spalter gibt es immer, ne? Das Motto lässt sich nicht von der Nationalhymne trennen, welche die dritte Strophe des Deutschlandlieds von dem Frauenfeind, Nationalist und Antisemit Hoffmann von Fallersleben ist, der für die gewaltsame Herrschaft einer adligen Klasse eintrat. Die besungene Einigkeit und Recht und Freiheit bezog sich dabei auf die Einigkeit des Deutschen Reichs und das Recht für Angehörige des konstruierten deutschen Volks, diesem zu dienen. Begriffe wie Vaterland und brüderlich weisen schon darauf hin, wer dabei nicht mitgemeint war und ist in diesem Geiste, wo die Nationalhymne geschrieben und dies lässt sich nachträglich nicht schönreden. Gott, seid ihr unzufriedene, arme Schweine, echt. Mhm. Das, also, diesen Hass, der in diesem kleinen Absatz drin ist, den möchte ich in meinem ganzen Leben nicht erleben, ganz ehrlich. Das ist wirklich traurig. Und auch ein sehr seltsames historisches Verständnis, ja. Das ist ja nicht explizit dafür geschrieben worden, um Nationalhymne zu werden. Aber gut. Und es. Ja, außerdem ist so eine Nationalhymne auch vom deutschen Wein und deutschen Vibe, also jetzt nicht in der Nationalhymne, aber in dem Lied die Rede. Mit anderen Worten ist das ja auch für die geschrieben. Ist doch total inklusiv. Also, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist doch nicht nur für Väter und brüderlich. Oder ist das jetzt die Frauenfeindlichkeit, dass da von deutschem Weib die Rede ist, oder wie? Ja, ich weiß gar nicht, das ist aber nicht Teil der verbotenen Texte, ne? Nee, das sowieso nicht. Also verboten ist das eher ist nicht, aber es ist nicht Teil der Nationalhymne halt, ne? Und ja, genauso wie halt die Strophe mit dem deutschen Wein und deutschem Weib. Die ist auch nicht verboten, aber ist auch halt auch nicht Teil der nationalen, aber ist auch Teil von diesem Lied halt, von diesem Lied der Deutschen halt. Nur Einigkeit und Recht und Freiheit, da denkt man ja vielleicht auch, ist auch hoffentlich unser Gesetz drauf aufgebaut und so weiter. Ja, das ist überhaupt noch das Geilste hier unten halt eben, ne? Wir wollen die Unterschiede nicht überwinden, sondern zelebrieren diese kapitalistische, rassistische, cis-heteropatriarchale Gesellschaft kann uns keine Freiheit geben. Aber wir haben die Möglichkeit, hier uns zu versammeln und unseren Campel hier irgendwie in aller Öffentlichkeit auszuleben und werden dabei auch noch von der Polizei unterstützt und geschützt und alles. Wir wollen nicht in sie eingegliedert werden, wir wollen diese Ordnung zerstören. Und dann, was ich am allertollsten finde, nicht unser Land, nicht unsere Nationalen, und jetzt kommt nicht unser Grundgesetz, Ausrufungszeichen. Aber dafür auch unsere Pride. Ja, nee. Wenn das nicht euer Grundgesetz ist, dann gelten für euch auch diese ganzen Rechte nicht. Und dann ist es auch nicht eure Pride. Ganz einfach. Ja, dann geht für euch überhaupt nichts. Und also, wie kann man überhaupt nur. Und ja, hier drüber übrigens, der Absatz braucht man jetzt nicht groß lesen, aber Spoiler-Alarm, es ist mal wieder so wie jedes Jahr, dass beim Stonewall Riot jetzt schon wieder mehr Leute anwesend waren als im Jahr davor. Es werden irgendwie immer mehr, keine Ahnung, mit jedem Jahr, die das weg ist, werden es immer mehr. Jetzt sind es größtenteils BIPOC und oder Obdachlose gewesen, die da damals waren und nicht schwule Männer, so wie es eigentlich war, aber gut, es werden halt immer mehr. Und ja, ich sehe das schon kommen, dass es bald irgendwie bei diesen CSDs so wird wie bei den Christen zu Weihnachten, dass sie dann da so ihre Stonewall-Krippe haben, wo immer mehr erst kommen noch die Heiligen dazu und dann Die noch ein heiligen drei Esel. Transpersonen. Ja. Die Alter Dreckigen. Schwede, ey. Nicht unser Grundgesetz. Alter Schwede, ey. Wie kann man nur so irre sein? Ja, Oder man könnte natürlich auch vermessen, vermuten, dass der sag ich Otto irgendwie mal. spalten sollte. Und das hat es natürlich auch ein bisschen gemacht. Ne? Das ist ein bisschen spaltisch, Ja, das Ganze. aber ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass auch es gibt ja auch in der Gemeinschaft der LGBTQI, was weiß ich, Leute, die normal zur Gesellschaft stehen, sage ich mal, und die sagen, das ist mein Land, das ist meine Nationalhymne, das ist mein Grundgesetz und ich freue mich, dass ich in dieser kapitalistischen, rassistischen, cis-heteropatriarchalen Gesellschaft bin, weil da kann ich so leben, wie ich möchte, im Gegensatz zu anderen Gesellschaften, auf die es auch aktuell gibt, parallel. Und dass vielleicht der Teil auch gesagt hat, so jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mal ein Motto, wo wir einfach auch sehen, wer von den Leuten halt irgendwie hier ist, weil er dieses LGBTQ-Ding feiern will und wer hier ist, um die Ordnung zu zerstören. Vielleicht war diese Spaltung durchaus gewollt, Meinst du, weil ich ja? kann mir vorstellen, dass ja gerade hier diese Leute gehen doch jedem auf den Sack, egal wo die sind. Und wenn man die loswerden kann, Sollte man denken, ja. kann man so einen Bruch durchaus mal herbeiführen. Dann gibt es halt in Zukunft dann zwei LGBTQ-Bewegungen und wir werden schon sehen, welche von denen dann die erfolgreichere ist, sozusagen. Ja, ich meine, wenn man es sich mal objektiv anguckt, also ich bin ja nur in der FDP und also ich kenne, wenn man in der FDP ist, dann kennt man auf jeden Fall jede Menge homosexuelle Menschen, die mit Kapitalismus kein Problem haben. Sagen wir es mal so. Da fängt schon an. Und dann ist es ja heutzutage auch noch so, dass du ja selbst bei den Konservativen da die Gruppe hast halt von den Homosexuellen, ich sag nur Jens Spahn oder so, der ja auch als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird oder als CDU-Vorsitzender schon da Dürfen im Frettchen Rennen für den war. Kanzler kandidieren? Ob Frettchen überhaupt für den Kanzler kandidieren dürfen? Glaub Weiß ich gar schon, nicht. ja. Oh. Dann ist ja echt Zeit zum Auswandern. Und nicht, weil der Mann schwul ist, sondern weil er ein Frettchen ist. Ja, ich weiß, hast du noch ein. Man kann auch kurz erwähnen, dass es gab eine Versammlung in Köln, wo das besprochen werden sollte. Und da gab es so ein Minutenprotokoll auf Twitter, in dem dann auch irgendwann hier der David Berger aufgetaucht ist. Ist ja auch ein bekennender homosexueller Konservativer. Und der musste da wohl von einigen Leuten abgeschirmt rausgebracht werden, weil man ihn sowohl zusammengebrüllt hat als Nazisau, als auch ihm Gewalt angedroht hat oder ihn rumgeschubst hat. Keine Ahnung. So als Fußnote. So friedlich und freundlich sind diese Menschen nämlich. Mäßig. Ja, aber das sind die Leute, die dann sagen, nicht unser Grundgesetz, ja. Ja, SPD-Vorsitzende redet von Sozialismus, Rechte rasten aus, behauptet hier das neue Deutschland. Und das Lustig so. habe ich gefunden, kurz nach unserem letzten Stream auf jeden Fall. Und das Witzige bei der Sache ist, hier wird mein Tweet zitiert. Sie haben Ui. meinen Esken-Film mit aufgenommen, aber nicht gesagt, woher. Bist du der böse Hater jetzt, wo ich Ich hier bin einer stehe? von den bösen Hatern, ja. Wo waren das hier? Da oben. Hier. Du Wo? warst gerade schon Ich ein gutes sehe Stück nichts. runter noch wieder. Okay. Hier. Da in dem Absatz, wo das Rote, wo der Kühnert unten in Rot steht. Ah ja, genau, ja. Also Liebling, ich habe die Kinder enteignet, das war von mir. Und ja gut, ich denke mal, dass du es auch wahrscheinlich also nicht dazu geschrieben haben, woher es kommt, weil ich meine, die Überschrift von dem ganzen Ding ist, die Rechten machen's. Und ja, es wären ja keine richtigen Journalisten, wenn sie nicht wüssten, wie weit man gehen kann, um halt eben zu vermeiden, dass man wegen Verleumdung irgendwie dran gekriegt wird. Und das ist dann sicherlich eine von den Dingen, die man da tun muss. Also, Wenn man nur fragt, was das mit dem Esken-Filme soll, warum Filme? Ja, das waren halt, waren halt Wortwitze mit Filmen, die es halt gibt. In diesem Fall okay. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und. Ja, okay. Ja, aber das Mammon, das gibt es öfter mal. Also es gab auch schon Spahn-Filme und. Okay, also, ja, merke ich mir. Die Leute haben da einfach Spaß dran. Ich auch. Ja, also, normale Menschen haben da Spaß dran. Nicht nur Rechte, liebes neues Deutschland. Und das fand ich halt auch so lustig, weil das hat. Das haben wir an allen möglichen Ecken und Enden jetzt ja auch in dieser Folge alleine schon ein paar Mal jetzt gehabt. Immer so diese Idee, dass die einzigen Leute, die sich irgendwie dafür stark machen, dass man ohne die Gesellschaft zu retten und irgendwie an das große Ganze zu denken, einfach irgendwie mal ein bisschen Freude haben kann in seinem Leben, dass das so umgedichtet wird als, das ist das, was Rechte wollen. Das machen Rechte. Lustige Wortwitze machen Rechte. Spaß haben machen Rechte. Parodie machen auf Kosten von Leuten, die irgendwie große Verwaltung von oben nach unten für die ganze Gesellschaft haben wollen, machen Rechte. Finde ich unglaublich. Und, ja, Rechte kokettieren angeblich mit den Grenzüberschreitungen in ihren Witzen so. Ja, aber also, Moment mal, wo ist denn überhaupt. So. Wo ist denn hier überhaupt Ausrasten? Das verstehe ich nicht so ganz. Also, weil also das meiste, was da kommt, ist genauso harmlos oder nicht harmlos wie ein Witz in der Heute-Show oder auf Extra 3. Es passt ja schon zum Untertitel nicht, dass man sich lustig macht und dann rasten sie aus. Was ist, irgendwie passt das irgendwie zusammen. Ja, auch das. Ist das jetzt auch schon eine Form von einer organisierten Kampagne, die dazu da ist, um jemanden mundtot zu machen oder was? Ja, wahrscheinlich. Die SPD-Vorsitzende kannst du auch mundtot machen, genau. Ja, genau. Vor allen Dingen irgendwelche Leute bei Twitter, die sich über die lustig machen, die machen die mundtot. Aber hier Zensur ist nur, wenn es Journalisten hinterher, ne? Zensur ist aber nur, wenn es der Staat macht, ne? Nicht vergessen. Immer schön jeden Tag wiederholen, das Mantra, bitte. Zensur ist nur, wenn es der Staat macht, aber Ausrasten ist nur, wenn es die Rechten machen und sich lustig machen über Leute ist auch ganz, ganz schlimm. Das ist alles eine Kampagne. Saskia, des Satans jüngste Tochter. Es dürfen aber alles dann auch keine Leute sein, die über sich selber lachen können, oder? Nee, weil Lachen ist ja rechts, haben wir jetzt gelernt. Ja, ne? Weil das sind halt die. Und dann kommt wieder die Brodnik und sagt, warum sind die Rechten so hieb im Netz? Und weil man vorher 500 Jahre lang erzählt hat, dass die Witze machen. Und wir haben hier ein Meme, das heißt Come to the Dark Side, we have cookies. Ja, so wie das. Humorlose Leute, Theresa Bücker, Kübra Gümüşay, wer hat uns das denn mitgebracht? Das ist ja schön. Das ist das Buch zum Esken-Film. Genau, Kübra Sprache und Sein. Das ist das Buch zum Esken-Film. Ja. Aha, Sprache und Sein. Aha. Jetzt können wir aber kurz einen Einblick in unsere Arbeitsweise geben und wir euch sagen, dass der eigentliche Titel, den wir schon festgelegt hatten, war Sprache und Schwein für diesen Stream. Aber wir haben uns dann aus aktuellen Gründen umentschieden. Ja. Sprache und Sein. Ich wette, da drin wird ganz viel davon gefaselt, wie rassistische Sprache die Menschen kaputt macht und sie hat und ihnen die Chancen nimmt im Leben. Ich denke mal auch, ja. Ohne Sterne. Und wenn du Penis sagst, meinst du Machtstruktur? Boah, ey. Und ja. Ausverkaufte Buchpremiere, ey, mit der Tante. Ich kommen da deine ganzen Verwandten aus Berlin? Wahrscheinlich, ja. Die ganze Posse. Ja, ich finde es auch lustig, dass sie als Schriftart für das Cover, ich meine, das wird sie nicht selbst gestaltet haben, aber dass sie da, ich glaube, das ist die Futura. Ich glaube, das wird uns nicht in die Zukunft führen, solche Leute. Vor allem auch überhaupt die Gestaltung. Entschuldigung, was soll das sein? Ist da wieder mal ein Dreijähriger am Das ist der Traum einer Menstruation gerutscht, oder? Oh. Oder eine Blume, die aus einer Menstruationstasse sprießt. Also. Das sind Sprache und Schwein. Da kann man Tickets verkaufen, im Vorverkauf. Ist ja so geil. Ich will gar nicht wissen, wie viel das kostet. Ja, kostet das Buch mehr oder das Ticket da mehr? Das kostet die Gesellschaft. Zentrum für politische Schönheit. Die Stele ist, glaube ich, abgerissen, wenn ich das richtig mitverfolgt habe in der Presse. War die Tage irgendwie auch ein Tweet von der Berliner Verwaltung, dass das Ding abgerissen wird in den nächsten Stunden. Hier in dem Artikel, den fand ich ziemlich interessant, geht es um die Zitate, die das ZPS benutzt hat, um seinen Kram zu promoten. Man kann einen Völkermord nur wirklich begreifen, wenn man erfährt und sich bewusst macht, was und wer vernichtet wurde, zum Beispiel von Samuel Kassow. Das hat man so als Zitat von Samuel Kassow, einem jüdischen Historiker, ausgewiesen, aber in Wirklichkeit ist das ein Zitat von jemandem, über den dieser Samuel Kassow ein Buch geschrieben hat, nämlich Emanuel Ringelblum, der Archivar des Ghettos in Warschau. Und der hat das auch noch ein bisschen anders gesagt. Also hier wird dran rumgebogen. Der Originalabsatz lautet: Ringelblum glaubte, dass das Archiv, in dem es die Katastrophe historisierte und individualisierte, künftigen Generationen helfen würde zu erkennen, dass man einen Völkermord nur wirklich begreifen kann, wenn man erfährt und sich bewusst macht, was und wer vernichtet wurde. Hat also überhaupt nichts mit dem Sinn zu tun, in dem es das ZPS benutzt hat. Dann haben wir hier ein weiteres Zitat von Simon Gradowski. Wo war denn hier das? Das genau hier, das Zitat, wie es die ZPS verbreitet hat, ist: Teurer Finder, suche überall auf jedem Zollbreit Erde. Suchet in der Asche, die haben wir verstreut, damit die Welt sachliche Beweisstücke von Millionen von Menschen finden kann. Was meint er damit? Ja, das ZPS hat sich damit legitimiert gesehen, irgendwo rumzulaufen und die Asche von Menschen aufzugraben. In dem Buch selber heißt es: Lieber Finder, suchen sollt ihr überall auf jedem Flecken. Da liegen zu Dutzenden Dokumente, die von mir und anderen begraben, die ein Licht werfen auf alles, was hier geschehen und passiert ist. Auch viele Zähne liegen begraben. Die haben wir Arbeiter vom Sonderkommando speziell auf dem Platz verschüttet, so viel nur möglich war. Die Welt soll lebendige Zeichen von den Millionen Getöteten finden. Wir selbst hoffen nicht, dass wir den Augenblick der Freiheit erleben können. Also hier ist es schon wieder überhaupt nicht, geht hin und grabt alles um und schleppt die Asche der Leute durch die Gegend. Hier geht es um Dokumente und um die Zähne, die man praktisch als verwesendes Mahnmal sozusagen oder Denkmal oder Beweis dort. Aber nirgendwo steht davon was, dass man die ausgraben soll. Also ich finde es schon interessant. Dann gibt es noch ein weiteres Zitat. Wo haben wir denn hier das Original? Wir haben dafür gesorgt, dass die Welt sich in die Erde graben würde, wird Philipp Müller hier zitiert, auch ein Häftling in Auschwitz-Birkenau. Und das Originalzitat lautet: Aber viele Fotografien waren vergraben, die müssen noch bis heute da in Auschwitz so sein. Wir haben ja auch dafür gesorgt, dass die Welt vielleicht sich mal da in diesem Terrain graben würde. Auch hier wird von Dokumenten gesprochen, nicht von Körperteilen, Knochen, Asche. Ja, und auch das als letztes Beispiel gab es ja noch diesen Schwur, den sie angeblich aus Athen haben. Ich schwöre Tod durch Wort und Tat, Wahl und eigene Hand, wenn ich kann, jedem, der die Demokratie zerstört. Ähm, Die Übersetzung wäre: Ich will, wo ich es vermag, mit eigener Hand töten, den, welcher in Athen die Demokratie aufhebt oder nach Aufhebung der Demokratie später eine obrigkeitliche Würde annimmt, auch wenn jemand nach Alleinherrschaft strebt oder dem Tyrannen Beistand leistet. Und das Wort und Tat kommt später irgendwo in dem Ganzen. Und wenn ein anderer ihn tötet, so will ich ihn für schuldlos halten, sowohl bei den Göttern als Dämonen, weil er einen Feind der Athenäer aus dem Wege geräumt und so weiter und so fort. Also es hat auch nicht wirklich viel mit dem zu tun, was die ZPS da oder das ZPS da konstruiert hat. Ich finde es einen interessanten Artikel, der geht natürlich noch deutlich, deutlich besser darauf ein, wie da manipuliert worden ist und zu welchen Zwecken. Kann ich empfehlen. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ist die Linke am Rechtsruck schuld? Was eine Frage natürlich nicht, auf keinen Fall. Nein, wir haben ja nichts gemacht. Nein. Vor allen Dingen mit der Dame, die da sitzt, die hatten wir ja auch schon mal bei der Republika und damals hatte die ja auch so wirres Zeug da irgendwie geredet oder es wurde auf jeden Fall bei dem Panel so wirres Zeug geredet, so in Richtung von wegen, ja, Identitätspolitik, das ist ja nur quasi, wenn die Rechten das machen, weil bei uns ist das ja Gerechtigkeit einfach nur, ne, so die Basics halt und nicht Identitätspolitik und ja, dieses Zeug halt, hat die da damals gemeint und von daher weiß ich auch schon, dass sie jetzt natürlich nicht der Meinung sind, dass sie da am Rechtsruck schuld sind, weil sie ja nur Gerechtigkeit wollen. Das Gute ist aber, dass das hier ein Streitgespräch ist, zwar zwischen diesem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, hoffentlich nicht verwandt oder verschwägert, und der Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan. Und der Herr Merkel sieht es eindeutig, meiner Meinung nach richtig, sind die Linksliberalen mitschuldig am Aufstieg des Rechtspopulismus, und darauf antwortet er, ja, sie tragen mit einem gewissen Hochmut dazu bei, dass die, die sich in unserer Gesellschaft ohnehin ausgegrenzt fühlen, dies noch mehr tun. Sie fühlen sich bevormundet, sie fühlen sich observiert, sie fühlen sich kulturell beherrscht. Finde ich schön zusammengefasst. Ist dieses Gefühl angemessen? Politisch nicht, aber sozialpsychologisch gesehen schon. Menschen, die Begrifflichkeiten wählen, die nicht unseren Diskurshöhen entsprechen, werden abgewertet. Wer sich in der Geschlechterfrage nicht zeitgemäß ausdrückt oder bei der Immigration offene Grenzen ablehnt, gilt schnell als Sexist oder Rassist. Auch deshalb wählen viele rechts, die von ihrer sozioökonomischen Lage her eher links wählen müssten. Sie fühlen sich nicht repräsentiert. Jemand, der mal unaufgeregt wirklich irgendwie analysiert, warum das so ist. Und natürlich sagt Naika Furuta, nein, nein, es gibt in der Gesellschaft einen historischen, strukturell verankerten Rassismus und Sexismus, Klimapolitik, Forderungen von Frauen und Minderheiten in Sprache und Struktur repräsentiert zu sein, erfordern nun, diese eingeschliffenen Muster zu ändern. Das löst Aggressionen aus. Es ist keine moralische Hybris, für Klima- oder Migrationsgerechtigkeit und geschlechtergerechte Sprache einzutreten. Soll man jetzt sagen, die Erde ist eine Scheibe, weil sich jemand bevormundet fühlt, wenn man ihm sagt, dass die Erde rund ist? Es ist eigentlich egal, was sie dazu sagt in der Beziehung, weil die Leute flüchten sozusagen vor links. Und was sie da erzählt, ja, da flüchten die Leute eben auch vor. Ist doch Quatsch. Ist doch egal, wovor sie flüchten von links. Und ihre Verteidigung ist doch nur, verteidigt zwar ihre Position, aber nicht, dass das eben passiert. Ne? Und dann kann dem nicht widersprechen, sozusagen, die Position. Die globalisierte Welt wird immer komplexer. Damit können sich Linksliberale möglicherweise schneller anfreunden. Und zwar nicht aufgrund ihres Status oder Einkommens, sondern vor allem wegen eines offeneren Weltbilds. Vereinfacht gesprochen steht auf der einen Seite der Teil der Gesellschaft, der Pluralität anerkennt und Teilhabe für alle Mitglieder der Gesellschaft fordert. Und auf der anderen Seite jener Teil, der ein exklusiv nationalistisches Angebot gibt. Das ist ganz schön traurig, Frau Furutan, wenn Sie das so sehen. Weil ich glaube, auf der anderen Seite steht einfach der Teil, die sagen, ja, aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und vielleicht auch mal an Gesetze halten und so Sachen. Und das ist euch ja schon zu viel, wenn man das verlangt. Ja, und kritisch mal reden über Gender und kritisch mal reden über Klima zum Beispiel, das ist doch auch mal, Außerdem, das kann doch nicht so ein Tabu sein bei den ganzen Parteien und so. das ist vor allen Dingen auch die Dame, die, als sie bei der Republika war, gerade irgendwie aus dem Iran wieder zurückgekehrt war oder so, wo sie da auch irgendwie ein Forschungsbein oder irgend sowas hat. Und das finde ich ja besonders geil, ne? Aus so einer Gesellschaft, die halt komplett homogen ist, dann irgendwie nach Deutschland zu kommen und uns hier irgendwie einen vom Pferd zu erzählen. Ja, es wird dann weiter diskutiert. Der Merkel sagt, es sind ja auch beide dran schuld, beide polarisieren, beide enden. Er sieht die Leute halt nicht unbedingt als Nationalist, sondern Bürger, die Globalisierung für eine Gefahr halten, auf ihrer kulturellen Identität beharren, Zuwanderung beschränken, ihre Gemeinschaft schützen wollen. So, da, wer sind wir denn, die anderen permanent zu belehren und moralisch abzuqualifizieren, fragt der Merkel. Diese Hybris, ihr lebt falsch, ihr konsumiert falsch, ihr begreift die Klimafrage nicht. In diesem Diskurs ist die andere Seite rhetorisch hoffnungslos unterlegen. Und die Furudani sagt darauf ganz naiv: Was ist denn so schlimm daran, andere zu belehren? Lernen ist auch ein Treiber der menschlichen Existenz. Wir belehren unsere Kinder im Laufe ihres Aufwachsens und unsere Kinder belehren uns gerade massiv. Fridays for Future. Unsere Gesellschaft Wirklich. wird gebildeter und reicher, Wissen wird zugänglicher. Das zeigt nicht zuletzt der Anstieg der Abiturzahlen und der Hochschulzugänge. Dafür einzutreten, dass dies mit Generationengerechtigkeit und der Teilhabe von Frauen und Minderheiten einhergeht, ist eine Lehre aus vielen Moralkontexten. Deshalb gibt es zunehmend Menschen, die linksliberal denken und handeln. Warum wird daraus ein Vorwurf? Die verstehen es einfach nicht. Die glauben, das ist einfach gut für uns, wenn die uns einen Nazi nennen oder einen Rassist oder einen Sexist, weil wir dann vielleicht auch irgendwann sozialliberal werden. Ne, ich denke mal nicht, einfach nur als Feststellung halt, ne, dass das ja so ist. Du bist ja dann Nazi. Aber du kannst dich ja umerziehen lassen, dann wird es vielleicht auch besser, ne? So von den Kindern oder so. Ach, apropos, zu Genau. dem Ding fällt mir übrigens ein, ich habe gestern in der Innenstadt von Hannover eine Demo von der Antifa gesehen. Und es gab ganz zum Schluss irgendwie so drei ältere Damen, alles andere war also unter 30, würde ich wetten. Und ja, die Partei war da auch mit drin, so als einziges Ding mit Parteifahne. Und ja, gruselig halt. Vor allen Dingen ist mir halt aufgefallen, es sind irgendwelche Kinder, die halt meinen, sie hätten die ganze Welt begriffen. Und ja, Antifaschismus. Gruselig halt. Frau Furutan sagt auch, Politik zu machen ohne die Gender- oder Race-Frage ist total aus der Zeit gefallen. Die Analyse, dass es schwieriger ist, strukturelle Veränderungen vorzunehmen als kulturelle, finde ich klug. Aber daraus wird oft eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Jetzt reicht's mal mit dem Gedöns, wie Gerhard Schröder das nannte. Wer hier Klasse sagt, meint oft weiße Männlichkeit. Aber das stimmt empirisch nicht. In Deutschland sind alleinerziehende Frauen am stärksten von Armut betroffen. Und bei den Migranten sind Arbeiter die größte Gruppe. Die Klassenfrage ist also auch migrantisch und auch feministisch. Sie ist demnach auch identitätspolitisch. Der Anspruch muss also sein, wie kriegt man diese drei Ungleichheitslinien zusammengedacht und nicht gegeneinander ausgespielt? Ja, Ja, geil. eben nicht. Da wird Super. man ein bisschen akzeptiert, dass auch eine Ungleichheit existiert eben. Vor allen Dingen, was für eine Feststellung. Leute, die nicht arbeiten oder wenig arbeiten und gleichzeitig noch mehr als sich selbst verpflegen müssen, sind am meisten von Armut betroffen. Wow. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist ja geil. Da muss man, Auch glaube ich, gegebenenfalls nur Soziologie auf für Papier, ne? studieren, um Also sowas zu merken. was die Männer an Unterhalt bezahlen, das bleibt bei Ihnen auf dem Zettel statistisch gesehen. Was die Frauen an Unterhalt bekommen, das wird nicht angerechnet. Das heißt, ist klar, dass die arm sind, auf dem Papier mindestens. Und ja, also sicher viele auch in Wirklichkeit immer. Immer auf Papier auf jeden Fall. Manchmal denke ich, alles ist verloren. Wir steuern auf einen neuen Faschismus zu. Und manchmal, dass das jetzt ein Rückschlag ist, wir aber in Wahrheit wissen, wohin es gehen soll. Wir befinden uns in Zeiten, in denen vieles fundamental hinterfragt wird und es gibt neue Konkurrenzen. Wir glauben, wenn neue kommen, müssen andere am Tisch Platz machen. Vielleicht sollten wir lernen, dass man auch Stühle dazustellen kann. Das sehen wir ja gerade in den Großstädten momentan, wie Stühle dazugestellt werden. In den Wohnungen, ja. Und wie die Preise für die Stühle immer höher werden und manchmal die Tische gar nicht mehr bezahlbar sind. Läuft gut. Das ist so diese Luftnummer. Ne, es wird doch kein Aber was da ist doch nur der Kapitalismus dran schuld. Ja, natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Ja, ermüdend, aber trotzdem. Finde schön, dass sowas wie der Herr Merkel, so jemand wie der Herr Merkel da mal gleich direkt Kontra geben kann oder beziehungsweise halt auch mal andere Denksansätze in die Diskussion einfließen. Ja, aber schwer erkenntnisresistent, die Frau, ne? Ja, das war aber von vornherein klar, glaube ich. Ja, das hier ist nun mal ein Hinweis. Das ist eine Veranstaltung im Bundestag, organisiert von der Partei Die Linke, und es geht um digitale Gewalt gegen Frauen. Brauchen wir neue Gesetze? Fragezeichen. Spoiler-Alarm ist noch nicht gelaufen, aber die Antwort ist natürlich ja. Und ja, mich würde es mal interessieren, ob sie da auch wieder mit Gamergate um die Ecke kommen. Das ist ja eigentlich normal bei solchen Dingen. Hier steht schon was von Doxing, Bildmanipulation. Nicht konsensuale Videobildbetonung. Das ist auf jeden Fall Gewalt, Bildmanipulation. Definitiv. Ja. Nein. Alles digitale Gewalt. Ist erlaubt, von Bildern zu sein. So, gerade die Manipulation ist doch erlaubt. Die Nicht-Manipulation Und hier, ist eher verboten. Ist das eigentlich Frau Schramm hier oben? Ich glaube schon, ne? Puh, könnte sein. Nein, ich glaube nicht. Nicht? Oder könnte schon. Kann sein, kann aber auch nicht. Meine, sieht zu jung aus für die Schramm. Ist nicht durchgefeiert genug. Naja, wenn sie sich richtig anpinselt. Mit Beleuchtung. Ja, ist auf jeden Fall Die Linke. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass ihr dann näher bald wieder irgendwas, vor allen Dingen, ne, Domscheidberg und so. Und Frauennotrufe. Da haben sie natürlich Juristinnenbund hier mit dabei, ne, ist ja klar. Wir sind ganz verwirrt. Digitale Gewalt. Auch Cornelia Möhring, die möchte ich auch so gerne nochmal hören. Boah. Ja, hier gibt es eine Buchrezension bei Mandat über das Buch Intime Verletzungen. Und zwar traut sich da die Frau Melanie Klinger mal dran, die verschiedenen Beschneidungsarten bei Männern und bei Frauen, bei Jungs und Mädchen miteinander zu vergleichen, ne? Sozusagen die Opferolympiade oder so. Aber es ist einfach Quatsch, ne? Es gibt verschiedene Arten von Beschneidungen und die sind eben unterschiedlich stark und schlimm. Und das gibt es bei Männern eben in schlimm und übel und bei Frauen genauso. Ne? Also, ja, das ist vielleicht mal ein Lesetipp nur. Ja, weiß ich, das ist mal wieder so ein Fall. Ich habe ihn wegen der Überschrift mitgebracht. Ja, in Cerebellion. Involuntary celibates are an emerging domestic terrorism threat. Texas warns of an incel rebellion. Eine Rebellion der involuntary celibates. Und dieses Bild auch. Auf dem Bild sieht man einen martialischen Typ mit der ausgestreckten rechten Hand, mit dem Zeigefinger, und er hat ein Sturmgewehr, glaube ich, umhängen, wenn ich das richtig sehe, von hinten. Und eine Pistole in einem Halfter und steht in einem Kornfeld. Children of the Corn. Ach nee, das war Mais. Ja, aber frauenfeindliche Männer, die sich als Teil des Incel-Movements sehen, sind Domestic Terrorism Threats, laut einem neuen Report. Also die Männer, die sich selbst als Incels identifizieren, die sind ganz gefährlich. Ihr seid wahnsinnig in Amerika, aber gut. Ja, ich weiß nicht, diese Art und Weise, ihnen zu sagen, die sind nur untervögelt oder so, ist ja auch nicht. Modern. Ja, und da haben wir Genf. In Genf wird es jetzt endlich geschlechtergerecht. Die deutsche Realität kommt endlich auf die Schilder, alte Leute, ja. Ja, eins ist mit alten Leuten. Was stellen denn die anderen da? Links ist alt, Mitte ist alt und rechts ist jetzt nicht alt. Kann auch alt sein. Kann auch aber Mammon. Was? Das links ist eine Schwangere. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, die ist dick vielleicht noch. Schwanger hätte ich nicht erkannt. Sehe ich auch nicht. Und Schwanger geht irgendwie auch nach vorne und nicht nach hinten, na, eigentlich. Also irgendwie ist das eine Falschung dann. Ganz rechts, das ist eine Frau. Ja, eine schwarze Frau. Nun nicht, also das ist doch nur das Piktogramm, das schwarz ist. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, schwarz sind die alle. Ja, eben, weil du brauchst ja Repräsentation, ansonsten wäre ich jetzt davon ausgegangen, also ich würde sowieso nur anhalten, wenn das A ein schwarzer Zebrastreifen ist, ne, so wie auf diesem Piktogramm halt eben abgebildet und nicht ein weißer, also da halte ich ja nicht an, weil das ist ja White Supremacy und so. Aber ich sehe einen weißen und einen schwarzen Zebrastreifen. Und auch nur, wenn die Leute dann wirklich so schattig sind wie auf der Abbildung, ne? Weil ansonsten, ansonsten ja, vor allem, fahre ich auch einfach weiter. Weil wo brauchen wir denn noch Repräsentation? Wie viele Mitarbeiter von irgendwelchen Städten oder Ämtern haben zusammengesessen, wie viele Stunden, um diese Scheiße auszubaldobern? Ey. Also das hat man nur in Genf, ausbaldobert. Das kostet zumindest schon mal nicht unser Geld, sondern das der Staat. Gut, dass wir das in jeder Stadt auch noch extra machen. 250 von diesen Schildern sollen aufgehängt werden. In Genf. Kann jeder sich überlegen, was das kostet auch. Und ob das der Sinn eines Verkehrsschildes, Repräsentation für Gesellschaftsgruppen zu machen. Und wie? Ob Abstraktion ist irgendwie hinfällig oder so. Ne? Hat das irgendeinen Nutzen? Das wüsste ich gerne. Kann man das messen irgendwie? Kann man da eine Studie bitte zu machen, ob sich in der Stadt dann irgendwie das, ob Frauen sich da wohler fühlen nach einem Jahr oder schwanger. Ja, was du machen musst, ist einfach bei den Zebrastreifen noch einen Stuhl dazustellen, würde ich sagen. damit das auch in Ordnung ist. Also am besten mitten auf die Straße. Dann fährt auch keiner mehr drüber, ja. Ja, vor allen Dingen, ich frage mich auch, warum ist das Ding so lang nach unten hin? Müssen die noch irgendwas draufschreiben oder was? Müssen die noch die Geschichte erklären oder? Du musst ja vielleicht sind die in der Schweiz so, die Schilder, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Also ich kann mich nur erinnern, als ich mal in Österreich war, es war so 2012, glaube ich, und da gab es ganz viele Schilder, wo so ein Herr mit Kind drauf abgebildet war und der hatte so einen komischen Hut auf. Sah auf jeden Fall sehr zwielichtig aus. Aber ja. Bei Sachen, die aus Österreich kommen, bin ich grundsätzlich misstrauisch. Genau, und alle, die nicht drauf sind und nicht repräsentiert sind auf den Schildern, die kann man auch umfahren. Denen geht es dann schlechter auch wahrscheinlich. Ja, du brauchst halt auch nicht halten, wenn der Zebrastreifen nicht schwarz gemalt ist. Das ist gar nicht nötig. Ja, genau. Ja, Thema Schwarz. Blackfacing, ein Foto von schwarz angemalten Partygästen auf dem Freiburger Kripo-Ball hat für Kritik gesorgt, sagen uns die Nachrichten vom Deutschlandfunk, bezahlt von unseren Gebühren. Das sind die Gründe, weswegen die Leute da flüchten von den Linken. Solche blödsinnigen. Die Polizei weist Vorwürfe von Rassismus entschieden zurück. Zitat, entschieden zurück. Ja, aber das, die haben sie natürlich nicht mit dem Deutschlandfunk gerechnet, der das mal ganz knallhart eingeordnet hat, ne, von unserem Gebührengeld als Blackfacing, ne, das ist ja eine Sache, die es total gibt und die voll gefährlich ist und so. Und ja, Rassismus. Die alte halt, deutsche, ne? Tradition des Blackfacing. Ja, genau, von den Minstrel-Shows damals, als hier die Schwarzen auf den Baumwollfeldern in Bayern halt die Baumwolle gepflückt haben. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, und da war quasi schon wieder ein Eintrag im Buch von: Oh mein Gott, hier hat jemand Spaß, das können nur Rechte sein. Oder Rassisten oder so, weil. Gute Menschen würden keinen Spaß haben. Ja, und dann wird hier drunter gefragt, hat das überhaupt eine überregionale Bedeutung? Was haben Sie beabsichtigt? Ja, hat eine überregionale Bedeutung. Es geht um seit längerem diskutiertes Gesellschaftsthema. Diskutiert, ja, von Leuten wie euch. Wir beabsichtigen damit, über den Vorgang zu informieren. Den Vorgang, dass das passiert ist und die Leute sagen, wir sind aber nicht rassistisch, wir machen nur Karneval oder sowas. was es ja schon mal gegeben haben soll. Wäre es nicht sinnvoll, auf wirkliche Vergehen und Gewalttaten zu beschränken? Das ist doch albern und peinlich, private Handlungen oder meinetwegen Geschmacksentgleisung dermaßen aufzublasen, sagt ja noch jemand. Antwort, wir bemühen uns jeden Tag darum, auf alles von Relevanz zu achten. Nachfrage, ich glaube sogar, dass Sie das glauben, aber selbst wenn Rassismus das wichtigste Thema wäre, glauben Sie im Ernst, dass solcher Bericht ist ein wirksames Mittel dagegen? Antwort, wir machen uns keine Gedanken darüber, ob eine Meldung ein wirksames Mittel gegen oder für etwas ist. Wir informieren schlicht über das, was wir für unsere verschiedenen Ressorts für relevant halten. Ja. Deutschlandfunk. Eine Party am Arsch der Welt, eine private, geschlossene, Gott. Unglaublich. Ja, ziemlich investigativ, muss man sagen. Ja. Ja, der investigative Twitter-User hat auch ganz zu Recht darauf hingewiesen, ist es nicht sogar kontraproduktiv, wenn man so ein triviales Thema so aufbläst. Genau das ist der Punkt. Ja, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Demokratie leben, erfolgreicher Start in die neue Förderperiode 2020 bis 2023. Stärkere Arbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, Fokus auf die Arbeit der Engagierten vor Ort. Wieso stärkere Arbeit? Stärkere Arbeit, stärkere gute Arbeit, Gesetz. Also wo die jetzt im Training sind mit Demokratie üben, ja, wahrscheinlich. Ja. Bundesfamilienminister Dr. Franziska Giffey. Demokratie leben unterstützen wir in der erfolgreich gestarteten zweiten Förderperiode die wichtige Arbeit von Engagierten in Deutschland. Das demokratische Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist bedroht. Das sehen wir nicht zuletzt daran, dass immer mehr Bürgermeister, Landräte und Kommunalpolitiker eingeschüchtert und angegriffen werden. Ne? Ja. Und hier unten haben wir dann noch irgendwo. Und dagegen hilft es wie, dass man der Annetta so viel Geld gibt? Ja, schauen wir mal, ob Annetta dabei ist. Erstmal gibt es hier erstens Kompetenznetzwerk, schulische und außerschulische Bildung im Jugendalter. Die Bundesgeschäftsstelle Netzwerk für Demokratie Courage e.V. Klingt total, ne? Bundesgeschäftsstelle klingt schon mal nach was Offizielles, ist aber einfach nur ein Verein. In Dresden. Aktion Courage e.V. Schule ohne Rassismus, Berlin. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH. Also einfach nur mit Profit und so. In Berlin. Dialog macht Schule, GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Zweitens, Kompetenznetzwerk, berufliche Bildung, Ausbildung, in Klammern Übergangssystem. DGB, Bildungswerk Bund e.V. Mach meinen Kumpel nicht an für Gleichberechtigung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V. Düsseldorf. Minor Projekt Kontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH Berlin. Drittens Kompetenznetzwerk frühkindliche Bildung und Bildung in der Primarstufe. Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Berlin. Inner GmbH Insta Institut für Studienansatz. Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Klingt total gut. Vorurteile. Seid ihr dann Vorurteilen bewusst, Kind, Frühkind. Programmbereich Vielfaltgestaltung. Ja, genau. Programmbereich Vielfaltgestaltung, genau. Kompetenznetzwerk Antidiskriminierung und Diversitätsgestaltung. RAA, Berlin. Berlin. Citizens for Europe. UGG. Antidiskriminierungsverband Deutschland, was auch immer das ist. Fünftens, Kompetenznetzwerk Antisemitismus, Anne-Frank-Zentrum Berlin, Bildungsstätte Anne-Frank, Frankfurt. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal dabei. Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V. Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. Warum das so komisch kursiv geschrieben ist, keine Ahnung, Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Kompetenznetzwerk Homosexuellen und Transfeindlichkeit, sechstens. Familien- und Sozialverein der Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Stiftung Akademie Waldschlösschen, Bundesverband Trans. TV. Siebtens, Kompetenznetzwerk Islam und Moslemfeindlichkeit. Claim. Teil, was heißt das? Teilseiend. Teilseiend, auweia. E.V. Habe ich jetzt übersehen oder waren die Frauen wirklich noch nicht dabei? Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland. Zentrum für europäische und orientalische Kultur. Warum kann zum Beispiel diese Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland nicht von der Kirche bezahlt werden? Warum muss das der Staat tun? Weil das ja eher ist das Gleiche ist. Kirche, Staat, ist ja in Deutschland ist das ja nicht wirklich getrennt. Islam auf jeden Fall in Hannover, ja, hurra. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Warum sind die Evangelien für Muslimfeindlichkeit zuständig? Das ist warum hat das alles überhaupt mit Demokratie zu tun? Naja, vielleicht weil sie es vermeiden wollen, irgendwen zu unterstützen, der sich hinterher als jemand von der extremistischen Sorte irgendwie herausstellt, entpuppt. Dann nimmst du dann halt die evangelische Jugend. Ja, auf jeden Fall achtens. Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Einwanderungsgesellschaft, direkter Talking Point von neuen deutschen Medienmachern. Türkische Gemeinde in Deutschland, Berlin. Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. Köln. Neue deutsche Organisation e.V. Berlin, da wo die deutschen Medienmacher dazugehören. So ein Zufall. Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Schwarzkopf. Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Neuntens, Kompetenzzentrum Antiziganismus. Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Kompetenzzentrum Rassismus gegen schwarze Menschen. Zehntens. Each one teach one. Programmbereich Extremismusprävention. Elftens. Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Da haben wir weiterhin UFUG. Die waren vorher auch schon dabei. Kann ich mich noch dran erinnern. Violence Prevention Network. Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus. 12. Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Cultures Interactive, Gesicht zeigen, wie heißt das? Lidice Haus. Aber die Antonio-Stiftung, da haben wir sie. Also, ja, die gute alte AA-Stiftung ist weiterhin dabei. Aber danach kommt ja der größte Gang. Kompetenzzentrum linker Extremismus, Institut für Demokratieforschung Göttingen. Das war aber vorher auch schon so. Hast du jetzt macht Jugendschutznet. Wahnsinn. Genau, Jugendschutznet, die ja auch ganz große Rolle spielen in diesem ganzen Twitter Trust and Safety Gedöns und so. Ja. Schon seit Jahren. Ja. Da haben wir es. Das sind die Leute, die jetzt bis 2023 dann jetzt an der Reihe sind, hier weiterhin Geld zu bekommen. Und wer hat wieder nichts gekriegt? Wir. Obwohl wir uns hier einsetzen. Woche für Woche. Tweet und Tweet. Ja, wir müssen halt auch eine Bundesgeschäftsstelle gründen. Kostenlos Tweet und Tweet. Bundesgeschäftsstelle. Bundesgeschäftsstelle der Weltraumaffen e.V. Ja, ja, Bundesgeschäftsstelle auf der Weltraumstation 1. Hinter dem Asteroiden Hannover. Aber bitte Hannover hinten. Nee. Auf gar keinen Fall Hessen. Ja, humanistische Religionskritik. Stellungnahme des Vorstandes der Humanetisk Vorbund, das ist aus Norwegen, soweit ich mich erinnere. Und es ist nicht komplett verkehrt, was die Leute hier schreiben, woran ich mich auf jeden Fall sehr reibe. Also es geht hier um Religionskritik und wie dieser Humanistenverband von Norwegen, die haben sich hier so eine Selbstverpflichtung gegeben, quasi wie sie Religionskritik gerne, also wie in ihren Augen halt gut ist, die Religionskritik. Und da sind da so Sachen dabei wie, ja, man muss wissenschaftlich bleiben und sich nicht aufregen und so. Ja, das muss nicht unbedingt verkehrt sein, sehe ich ein, aber wo ich hier halt absolut nicht bei den Leuten bin, ist, dass sie hier halt sagen, es macht einen Unterschied, ob ich eine große, ne, wie hier Humanisten müssen gleichzeitig der Machtverhältnisse bewusst sein. Es ist ein Unterschied, ob eine Mehrheitskirche oder eine bedrohte ethnisch-religiöse Minderheit kritisiert wird. Und tut mir leid, liebe Leute, das ist überhaupt gar kein Unterschied. Wenn das da kritikwürdig ist, ja, auf jeden Fall. Kritik ist ja, sollte man es abkürzen, ne? Auf jeden Fall sollte man natürlich nicht einfach nur ja, einfach nur irgendwie vom Leder ziehen oder so. Obwohl man halt eben meist nachts nach auch sich ruhig lustig machen kann über Kram, den man halt bescheuert findet. Aber das muss natürlich jetzt nicht Aufgabe von einem humanistischen Verband sein, sehe ich ein. Aber so der normale Bürger darf das natürlich auch tun. Aber dieses hier ist auf jeden Fall, kann ich nur sagen, finde ich absolut falsch. Also diesen Machtgedanken da irgendwie reinzubringen, das spielt aus meiner Sicht überhaupt gar keine Rolle. Und außerdem ist das ja auch in vielen Fällen halt überhaupt eine Fehleinschätzung mit dieser Macht. Also wenn man mich zum Beispiel fragt, also das kommt halt darauf an, welche Länder man sich anguckt, ne? Also wir haben islamische Republiken und in Deutschland ist der Islam ja jetzt auch nicht unterdrückt, obwohl er ja halt nicht die Mehrheit darstellt. Und da gibt es ja auch Leute, die dann meinen, so ja, es ist halt nicht die Mehrheit, also es ist eine unterdrückte Minderheit oder so und jetzt darf man das nicht machen oder das sind irgendwie Leute mit eher dunklerer Hautfarbe oder mehr Leute mit dunklerer Hautfarbe, die da jetzt an diesen Quatsch glauben und deswegen ist das dann Rassismus, wenn man das als Quatsch ansieht und diese Ideologie nicht haben möchte oder so. Solche Sachen, also das hat in der Kritik von irgendwelchen Weltanschauungen, irgendwelchen Ideologien wirklich überhaupt nichts zu suchen, diese Perspektive von wegen, wie viele Leute sind das und haben die Macht oder haben die keine Macht oder irgend so ein Bullshit. Also zumal halt diese Leute, die darunter jetzt wirklich leiden und lass das jetzt mal nur eine Sekte sein, wo 12 Leute irgendwie Mitglied sind, da sind ja diese 12 Leute nicht irgendwie zum 100. Teil irgendwie Mitglied da drin, sondern die sind zu 100% da drin Mitglied, ne? Und auch da ist es halt wieder vollkommen egal, wie groß deren Anteil an der Gesamtgesellschaft ist. Das Problem ist genau, ist trotzdem ein Problem, was man ansprechen und thematisieren kann. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit, wie viel der Gesamtanteil an der Bevölkerung ist. Also tut mir leid, Leute. Oder was ihr da irgendwie meint, ob die eine bedrohte ethnische Minderheit sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also. Ja, die Neue Züricher Zeitung. Da bin ich bei Herrn Kuhle. Ein denkwürdiger Abend mit Hans-Georg Maaßen, dem Schreckgespenst der deutschen Politik, schreibt die Neue Züricher Zeitung hier. Und zwar gab es da eine Diskussionsveranstaltung in Berlin, wo es um Innenpolitik ging. Konstantin Kuhle ist ja den Leuten, die uns häufiger schauen, ein Begriff. Der Generalsekretär der FDP Niedersachsen ist der gute Mann ja. Und ja, er hat ja auch einen YouTube-Kanal, den wir hin und wieder hier mal etwas kritisch kommentieren. Und der hat sich jetzt getroffen mit dem Hans-Georg Maaßen, den ja Herr Kuhle auch schon mehrfach meines Erachtens nach nicht ganz, also eigentlich überhaupt nicht zu Recht kritisiert hatte in der Vergangenheit. Die haben jetzt halt sich unterhalten über das Polizeigesetz in Bayern, da ging es größtenteils drum. Ich habe mir ehrlich gesagt diesen Artikel von der NZZ hier nicht durchgelesen, aber ich habe die Unterhaltung gehört. Die kann man sich nämlich im Internet komplett anhören. 1 Stunde 20 Minuten geht es. Und soweit ich das weiß, ist dieser Artikel ja auch durchaus positiv. Und ich fand es auch ein sehr gutes Gespräch. Die haben eigentlich beide ja sich nicht wirklich gestritten. Die Sachen, die sie gesagt hatten, hatten auf jeden Fall Substanz. Und die waren sich zwar auch nicht in allem einig, aber die Argumente waren auf jeden Fall sehr gute Argumente auf beiden Seiten. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, wenn man sich für diese Polizeigesetze, diese Dinge halt interessiert. Wir haben da ja auch schon damals uns das angeguckt gehabt von Bayern. Da ging es ja größtenteils um so Sachen wie Leute in Gewahrsam nehmen, die noch gar nichts gemacht haben, einfach nur, weil man meint, dass die jetzt eine Gefahr darstellen, wenn man das ermittelt haben möchte, wie lange man das jetzt darf. dass man es dann länger darf und so. Dann Sachen wie Bundestrojaner einsetzen, also halt aktiv irgendwelche Spionageprogramme auf Computern installieren, um dann irgendwelche Dinge abzuhören, die man sonst nicht abhören könnte, weil halt die Verbindungen verschlüsselt sind. Und deswegen muss man das dann direkt auf dem Computer dann tun, wo die dann wieder entschlüsselt sind. Solche Dinge. Und das Für und Wider und die Auswirkungen davon, worauf man da achten muss, wird da eigentlich ziemlich vollständig erörtert in diesem Gespräch. Ja, und ich würde eigentlich dem Herrn Kuhle empfehlen, mal häufiger solche Gespräche dann zu machen, anstatt seine Videos, die zwar auch hin und wieder mal besser sind, aber man merkt halt einfach, dass er wirklich gut argumentieren und auch mal nachdenken kann und so, eigentlich besser, wenn er jemanden dabei hat, mit dem er reden kann, als wenn er sich irgendwie dann nur selber überlegt, was er rüberbringen will oder so. Aber ja. Und den Kleinen habe ich auch dabei. Fand ich auch ein guter Take eigentlich von ihm. Er schreibt hier, also vom Konstantin Kuhle, für die Leute, die uns jetzt nur zuhören, Mohammed bin Salman fordert Klarnamenpflicht im Internet. Und das spielt natürlich darauf an, dass ja viele Leute, die halt irgendwie Mohammed heißen, wenn die jetzt unter Klarnamen im Internet verfügbar sind, bringt das halt auch nicht so viel wie Leute, die jetzt eher Namen haben, die jetzt nicht so häufig vorkommen. Zu diesem Klarnamen-Thema, was ja auch irgendwie nicht so zu kriegen ist, irgendwie gefühlt alle 3 Wochen irgendwie wieder aufkommt. Ja, die Polizei Südhessen schreibt bei Twitter, hallo, für schnelle Hilfe raten wir dringend zu hassmelden.de. Über diese Plattform besteht die Möglichkeit, solche Kommentare direkt zum BKA zu melden. Sie werden dort polizeilich bearbeitet und nach entsprechender Prüfung strafrechtlich verfolgt. Ja. Also hassmelden.de, die zentrale Meldestelle für Hate Speech. Ach, war das die Antwort? Hier, hast du gelesen davon? Ja, ist die Antwort auf Hallo Polizei Südhessen, wie sieht es eigentlich zur Bedrohung? So. Und da gibt es ja verschiedene Tweets. In dem Thread hat noch einer geschrieben, dass doch hassmelden.de ein Korrektiv ist oder so. Und nee, von Böhmermann hat, glaube ich, irgendwer geschrieben. Ja, von Böhmermann, ja, genau. Das weiß ich jetzt nicht, das würde ich jetzt auch lieber nicht behaupten wollen, aber okay. Es ist auf jeden Fall irgendeine Webseite. Und wir sind ja hier wieder irgendwie bekannt aus die Online, Spiegel Online Z, Radio 1. Ja, aber in Kooperation mit dem hessischen Justizministerium und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Mhm. Hassmelden.de. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hass. Hass übrigens nicht Hass illegal. Verantwortlich für den Inhalt Reconquista Internet. Ach so. Okay. Also ist eindeutig Böhmermann. Ja, dann ist Böhmermann. Ja, also Hass. Im Gesetz steht nichts drin, dass man Leute nicht, dass man Sachen und Leute nicht hassen darf. Man darf sie halt nur nicht beleidigen. Oder was heißt nur, man darf sie nicht beleidigen, man darf sie nicht, man darf nichts erzählen über die, was nicht stimmt. Solche Dinge halt. Ja, Online-Kriminalität ist doch mehr so Betrug und so, ne? Normalerweise ja. Aber ja, es gibt ja immer mehr halt eben dieses Ding, dass sie ja meinen, da fängt es ja schon an und so und deswegen muss man da jetzt mehr vorgehen und diese Sachen. Aber ich meine, das ist da auch ein Witz eigentlich, dass das staatlich mitgefördert wird, weil wenn jetzt jemand von Linken beleidigt wird, braucht er doch da eigentlich gar nicht hingehen, wenn er da unten Reconquista Internet liest. Weil dann das weiß er ja, dass wahr. Das nicht wirklich vernünftig behandelt werden wird. Apropos Linksradikale und Linksextremisten. Links unten in die Media ist verboten worden 2017, ist dann vom Netz gegangen, jetzt ist es wieder da. Und zwar nicht in der ursprünglichen Form, sondern als Archiv. 200.000 Artikel wurden von Unbekannten wieder online gestellt, mit allem Drum und Dran, inklusive Gewaltaufrufen, Doxing etc. Das böse Doxing, was von den Linken immer als rechte Taktik gesehen wird, ist auf links unten in die Media sehr beliebt gewesen. Es gab ganze Fotoseiten, wo danach gesucht wurde, wer auf welcher Demo wer ist und ob man nicht an die Adressen von den Nazis kommt und so weiter und so fort. Jetzt ist das wieder online. Die Leute, die das online gestellt haben, behaupten, sie hätten keine Verbindung zu den ursprünglichen Betreibern. Neue Einträge kann man nicht machen. Also es ist ein reines Archiv. Und diese Täter oder wie auch immer man das nennen will, die beziehen sich darauf, man wolle, dass halt diese 10 Jahre linke Internetkultur könnte man nicht zerstören. Die müssten da sein für die Leute. Das müsste für die Geschichte und so konserviert sein. Jetzt haben wir den ganzen linksextremen Dreck halt wieder im Internet. Top. Wegen mir soll ja jeder ins Internet kotzen, was er will, aber dann hört halt auf, die einen zu hätscheln und die anderen irgendwie zu drangsalieren. Zumal es ja auch genug Leute gab, die gesagt hätten, das wäre Pressefreiheit da und das wäre Journalismus, was die da betreiben, bei links unten in die Media. Ja, aber dann wird es ja noch enger, weil wenn es Journalismus, da geht es ja auch drum. Diese ganze Geschichte, ist das ein Verein, ist das ein journalistisches Angebot? Das ist ja, diese Schwammigkeit ist ja das Problem von dem Ganzen. Aber ja, ist auch eigentlich wieder ein klarer Fall für keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ne? Das Bundesverwaltungsgericht wird Ende Januar wahrscheinlich sein Urteil zu der Geschichte sprechen. Wenn da keine Einigung erzielt wird oder eine Einigung erzielt wird, die irgendwem von den Beteiligten nicht passt, bleibt dann nur noch das Bundesverfassungsgericht. Und dann ist, weiß ich nicht, ob man damit vor das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ziehen kann, glaube ich eher nicht, aber ja, hier schreibt jetzt gerade noch jemand im Chat. Scheinbar habe ich da ein bisschen was Falsches reininterpretiert in den Mohammed bin Salman. Das ist der Kronprinz aus Saudi-Arabien, schreibt hier jemand, und das wäre dann halt zu Saudi-Arabien gemeint. Wahrscheinlich, dass okay. Die sich dann freuen, wenn sie da Klarnamen haben, dass sie dann irgendwie wissen, wer den Propheten beleidigt oder irgend sowas. Oder irgendwelche Oppositionellen oder so. Ja, okay. Ja, das war auch eine sehr interessante Sache hier. Friedrichshain-Kreuzberg, Akten manipuliert, Fragezeichen, Strafanzeige gegen Florian Schmidt. Und der Herr Schmidt ist ein Grünen-Politiker aus Berlin und dem wird jetzt hier vorgeworfen von CDU, SPD und FDP, dass er die Akten zur Rieger Straße 101, da gab es wohl eine Sache mit einem Vorkaufsrecht, da wollte irgend so ein Zusammenschluss da ein Vorkaufsrecht haben und diese Akten, die dafür ausschlaggebend waren, die haben wohl so keinen Sinn ergeben, da fehlten also offenbar Dinge, also wurde sich berufen auf Dinge, die da halt nicht drin standen. Und dieser, soweit ich das verstanden habe, hatte dieser Herr Schmidt das dann auch irgendwo eingeräumt in so einer geheimen Besprechung. Also es gibt ja häufiger in, wenn irgendwelche, also ich weiß nicht, ob ihr in eurer Gemeinde schon mal bei irgendwelchen Gemeinderatssitzungen oder so waren oder bei größeren Städten, das dann irgendwie Bezirksräte oder so. Das fängt dann immer an mit einem öffentlichen Teil und danach gibt's noch den nicht öffentlichen Teil. Und das wurde dann wohl in so einem nicht öffentlichen Teil irgendwie erörtert, wo der Herr Schmidt das wohl auch eingeräumt haben soll. Und die SPD hat sich auf jeden Fall darüber beschwert, dass sie ihn damit quasi zum Komplizen dann, also dass er die SPD damit zum Komplizen dann auch machen wollte, weil er irgendwie gesagt hat, so ja, oder gesagt haben soll, er hätte diese Sachen da rausgenommen, um halt eben der CDU und der FDP nicht zu ermöglichen, ach, und einem Redakteur vom Tagesspiegel war es, glaube ich, nicht zu ermöglichen, da irgendwie politisches Kapital draus zu schlagen oder so. Deswegen hat er da Dinge aus der Akte entfernt. Ja, und das ist natürlich Urkundenfälschung und alle möglichen anderen Dinge. Also, wenn er das dann wirklich getan hat. Und finde ich halt schon krass, dass das mal so ausbuchstabiert wird. So, ja. Ja, ich bin hier Typ von den Grünen und oh nein, ein Faktum, was meinem politischen Gegner nützen könnte. Ich muss es entnehmen. So, einfach nur wow. Ja, absolut. Ist das nicht der gleiche, der auch schon in Schlagzeilen war, weil es geht da um diese Genossenschaft, glaube ich, heißt das oder so ähnlich. Ja, genau, das ist das Ding. Die da Vorkaufsrechte bekommen, weil sie angeblich da halt dann die soziale Komponente wahren will, wo halt massive Fragen sind, warum das Geld nicht fließt und warum Sachen nicht eingehalten werden. Und ich meine, das ist auch der für die grünen Punkte und die Wohlfühlinseln, da hatten wir doch auch mal so einen Bericht, wo sie so Paletten auf Parkplätze gestellt haben und Stühle drauf, damit das an der Straße schöner wird und so. Also das ist, glaube ich, so ein kleiner Napoleon. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Dann nehme ich halt auch mal die Sachen, die mich in ein schlechtes Licht stellen, aus den Akten raus. Ja. Bevor da am Ende ein Journalist seine Arbeit macht. Wo ist eigentlich der Aufschrei zur Pressefreiheit? Also da wird doch, das ist doch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Warum höre ich jetzt nichts? Sondern nur, keine Ahnung, wenn wir jetzt Restle-Filme machen würden oder Gensing-Filme, dann würden wir hören, dass wir die Pressefreiheit bedrohen. Aber nicht, wenn jemand die Akten irgendwie versteckt, damit die Journalisten keinen Einblick haben. Ja, es ist ein bisschen von oben gekommen, dass da nicht mehr sich so an Gesetze gehalten wird. Und ja, als untergebener Politiker hat er sich gedacht, ja, wenn die das dürfen, dürfe ich das auch oder so vielleicht, ne? Wer weiß. Das ist ja, ich auch finde, ein schlechtes Beispiel gewesen. Genau. Gab es genug schlechte Beispiele. Sorry. Nee, Entschuldigung, ich hatte nicht mitbekommen. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, wie Institutionen politisch unterwandert werden. Weil das ist nichts anderes. Politischer Akteur nutzt seine Position in der Institution aus, um eigentlich sollte er unparteiisch sein, objektiv handeln, aber nein, er handelt politisch. Tja. Finde ich sehr schön. Ja, genau. Die Love Parade soll eventuell neu aufgelebt werden. Wie heißt es? Neu aufgelegt werden. So. Der Motte macht das aktuell über so ein Crowdfunding wohl. Ein Link war da jetzt nicht dabei, den er hingeführt hätte. Aber er meint, er könnte das irgendwie klein halten oder so. Ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Und ich nehme an, dass da ja auch genug Geld zusammenkommt, dass das dann nächstes Jahr wieder läuft oder so. Schauen wir okay, mal. Boomer. Ja nun, ist das so? Ja, aber haben die Boomer denn was anderes noch? Interessiert sich dann da heute noch jemand für? Also deswegen meine ich, okay, Boomer. Ja, ein bisschen gefragt habe ich mich das auch, weil irgendwie Techno war ja damals schon so ein bisschen alt und der Motte ist jetzt auch schon fast 60. So, ja. Ich finde es vor allen Dingen so lustig wie in diesem Artikel. Ich hatte den mir halt auch durchgelesen, das war nicht großartig lang. Wieder drauf gepocht wird und immer wieder wiederholt wird, dass es eine gemeinnützige Sache irgendwie sein soll oder irgendwie eine Demonstration wieder irgendwie und dass es auch als Demonstration angefangen hat und so, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, das größte Problem bei dieser Love Parade war halt auch immer diese riesen Kosten, die da zustande gekommen sind und auf denen dann hinterher Berlin halt sitzen geblieben ist, so nach dem Motto, ja, das ist ja nur eine Demonstration, was wir hier machen. Das ist ja keine Veranstaltung irgendwie hier. Das ist ja nur eine Demonstration für Liebe und so. Und das Ganze schließt halt auch mit dem Spruch so, ja, die Stadt Berlin hat es nicht kommentiert oder so. Weil die sich wahrscheinlich auch denken, oh Gott, hoffentlich geht der Kelch an uns vorbei oder so. Oder wie kommen wir aus der Nummer dann irgendwie raus, dass wir das nicht erlauben müssen und so. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist es halt im Endeffekt auch daran gescheitert, dass die dann irgendwie gesagt haben, so nee, ihr könnt das so nicht machen mit diesen ganzen Dingen drumherum und hier dran Geld verdienen und daran Geld verdienen und so. Aber dann irgendwie meinen, das wäre jetzt eine Demonstration oder so. Ja, das war nur ein Teil der Sache. Ja, Berlin hat da immer auch sehr gut mit dran verdient und diese ganzen Aufräumkosten, ja, das wurde nicht gut umgerechnet, aber Entschuldigung, wenn sich in Berlin jemand über Kosten beschwert, dann sollte man zweimal hingucken. Naja, auf jeden Fall, wenn es läuft, dann läuft es wohl unter einem anderen Namen, weil damals die Namensrechte auch mitverkauft wurden, dann diese Lokalwende, wie es hieß. Ich finde das super. Neue Love Parade, wie es ursprünglich mal war, wäre gut. Ich finde das schön. Ich würde mich drüber freuen. Macht einen Bogen um die Drogen. Ja, wollte ich an dieser Stelle nur noch mal anmerken. Ja, weil Drogen sind schlimm, okay. Euphorisch war. Ja? Also was mir leid tut, sind die Bäume im Tiergarten. Jetzt haben die sich irgendwie 20 Jahre erholen dürfen. Und nächstes Jahr ist dann wieder Säurekatastrophe. Werden die doch wieder gedüngt, ist doch okay. Nee, weil man kann auch überdüngen, Chris. Also ich war mal mit einer Berlinerin liiert und die hat mir dann erzählt, das ist halt Wochen nach der Love Parade wohl noch ein Morast, mehr oder weniger, der Tiergarten. Ob es geregnet hat oder nicht, weißt du? Und das finde ich dann doch schon ekelhaft. Ja, es waren dann hinterher einfach zu viele Leute. Ne? Ja, nee. Also ich kann aber mit Techno sowieso nichts anfangen. Konnte ich nie. Und also zumindest mit diesem Stumpf-Techno nicht. Ja, ich finde, das müsste eigentlich hätte längst out sein müssen oder so. Dass die jungen Leute sich wieder eigene Musik machen. Ja, gut, aber es gibt ja auch immer die Leute, die halt nicht loskommen von Sachen. Also ich bin ja auch eher 80s Rock. Ja, nur der Techno ist ja, hat ja, ja gut, ich meine, Rock ist ja, funktioniert ja auch noch heutzutage, so ist ja nicht, ne? Aber Techno funktioniert ja auch ziemlich lange schon. Nur mal so. Aber gut, bleibt vielleicht auch dabei, ne? Wer weiß. Ist halt die Subkultur, die sollten mal erwachsen werden. Drogen können nicht euer Publikum sein, Drogen sind vorbei. Ja? A Guide to Ending, Dr. Motte. Der Tichy hat sich ja mit dem Korrektiv angelegt. Mit den Faktenfindern von Korrektiv. Oder mit den Faktenfindern legen sich ja einige an in letzter Zeit, aber mal hier bei dem Fall bleiben. War das wohl so, dass bei Tichy im Prinzip ein Kommentar, eine Meinung aufgetaucht ist und dann hat Korrektiv da irgendwie einen Korrekturartikel drüber geschrieben. Und dann wurde der ursprüngliche Artikel von Tichy mit so einem Banner oder so versehen, dass ja, der eben teilweise nicht richtig wäre. Ich kann es dir genau sagen. Also es ging um eine Sache, wo also die Korrektur der Faktencheck war im Endeffekt, bestand daraus, dass man geschrieben hat, die Behauptung aus dem Artikel, dass irgendwas so und so viel Wissenschaftler gesagt hätten, würde nicht stimmen, weil das nicht alles Wissenschaftler waren. Und die, ja, hinterher hat man sich dann darauf berufen, dass nicht alle von denen überhaupt noch im Wissenschaftsbetrieb irgendwie wären oder so. Ein paar von denen sind pensioniert oder so ein Kram. Mhm. Und das ist halt so das Level an Haarspalterei, der da betrieben wurde, ja, um das zu widerlegen. Und, ja, nur die Haarspalterei hat ja auch dazu geführt, dass sie eben die Reichweite gekappt haben. Ja, genau. Und das ist ja das Ding, dass halt Korrektiv für Facebook diese Faktenchecks in Anführungsstrichen halt durchführen darf, die dann auf sowas hinauslaufen, dass sie dann da irgendwie schreiben, so, ja, das sind ja nicht alles Wissenschaftler, ein paar von denen sind in Pension. Und dann halt eben dafür sorgen, dass halt die Verbreitung von diesem Artikel, der durch diese Tatsache überhaupt gar keinen Schaden nimmt, ne? Also das widerlegt ja nun wirklich überhaupt nichts Substanzielles in so einem Artikel. Meinung, der hat das richtig gesagt worden. Also, ne? Ja. Und ja, aber ich meine, das kennen wir ja hier. Also diese ganze Faktencheckerei auch von, ich habe da ja schon mehrere Rants drüber abgeliefert, dass es ja lustigerweise halt immer so ist, dass man sich dann immer irgendwie so ein Bröselchen da irgendwie raussucht und das dann irgendwie auf die Goldwaage legt und dann irgendwie zu sagen, so, ja, ne, das ist natürlich nicht ganz richtig so. In Wahrheit kam an dem Tag irgendwie die Luft aus nicht aus Westen, sondern aus Südwesten. Und damit wäre ja nun der komplette Artikel widerlegt. Aber besonders krass an dem Fall finde ich eigentlich, dass er ja wohl in der ersten Instanz nicht gewonnen hat. Und dann hieß es irgendwie von Hayali oder so auf Twitter, Tichy hätte jetzt das Gerichtsverfahren gegen die Meinungsfreiheit verloren oder so. Also er hätte gegen die Meinungsfreiheit klagen wollen oder so. Ganz bescheuert, ja, von der Hayali. Ja, das sind dann eben nochmal so Fake News obendrauf. Ne? Ja, auf jeden Fall haben die sich wohl auch darauf bezogen, berufen, dass sie da ja nur dargelegt haben, was ihre Meinung quasi ist zu diesem Sachverhalt mit den Wissenschaftlern. Und dann, ja, das Absaugen von Traffic, aber auch das sich dranhängen praktisch an die anderen Artikel und Traffic dadurch selber absaugen, also für sich so nochmal. Ja, das ist ja schon auch ein bisschen rechtswidrig oder sagen wir mal wettbewerbswidrig, finde ich. Das finde ich ganz okay, dass Tichy sich dagegen wehrt. Und ich glaube, er hat da jetzt auch vor Gericht bessere Karten, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass sie nicht so wollen, dass da so ein Button draufkleben können, wenn es nur ein Meinungsartikel ist. Ne? Die haben sie auch nicht mehr alle. Wie es bei Korrektiv ist, auch dieser Jessen mit dabei, der immer mit dem Thilo Jung im Podcast sitzt, der ältere Herr. Ja, die Ulalala hat alle SMS gelöscht, die sie bekommen hat, aus ihrem Diensthandy. Beziehungsweise das hat wohl irgendwie sogar echt ein Mitarbeiter gemacht, weil das ja der normale Umgang mit Telefonen ist, die von dem Dienstherrn zurückkommen. Nur in dem Fall ist damit natürlich eine Beweisvernichtung mit einhergegangen. Ne? Und das ist natürlich nicht so schön. Gut, die Ulla ist jetzt sowieso momentan wahrscheinlich nicht belangbar, weil also da eben Präsidentin ist. Ja, für die nächsten, aber da kommt sich ja noch einiges. Hm? Hm. 5 Jahre komplette Immunität. Und ja, wie die steuerliche Situation ist, ist ein Thema für sich. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie die Frau überhaupt ins Amt gekommen ist, ist bis heute ein Rätsel für mich. Ja, was denn, ins Verteidigungsministerium? Nein. Achso, ja. Ja, das kann ich dir genau sagen. Ihr Vater war Ministerpräsident von Niedersachsen. Die ist halt Politiker-Zögling. Und dann ist sie halt geworden zum Vorzeigefräulein halt, ne? Frauen können genau das Gleiche, was die Männer können, und jede Legislaturperiode ein anderes Ministerium. Was war sie? Sie war Familienministerin, ja. Sie war Wirtschaftsministerin / Arbeitsministerin und dann jetzt hier Verteidigungsministerin. Ja, ich meine, der Werdegang ist mir klar. Und ja, du hast absolut recht, aber für mich wird die immer weiterhin eine von der Chicago University sein, und in der Denkschule ist sie unterwegs. Und die ist halt von Anfang an halt irgendwie auf Macht getrimmt worden, von der Familie her, klar. Aber wie ist sie in ihr Amt gekommen? Weil es gibt ja ein Wahlverfahren für einen EU-Kommissionspräsidenten. Ach so, das Amt jetzt. Kandidatverfahren, das wurde ja irgendwie auch. Wahrscheinlich hat die Angelika gesagt bei der EU, ja, wir haben hier diese Ministerin, die muss dringend aus dem Amt raus. Die hat nämlich Kacke am Stecken. Naja, soweit ich das weiß, war sie ja in Frankreich auch schon irgendwie beliebt oder so. Oder die brauchen. Im Endeffekt hat die Presse geschrieben. Im Endeffekt sind die Cinque Stelle schuld, die umgefallen sind. Wäre das nicht passiert, wäre die auch nicht gewählt worden. Was gibt es denn für neue irrelevante Ergebnisse in der Untersuchung um die Diensthandy-Affäre oder wie sie jetzt heißt? Ja, eigentlich nicht wirklich Wesentliches, weil sie eben die Daten da gelöscht hat und ja, das auch noch, wie gesagt, ein Mitarbeiter gemacht hat. Da kann man sie auch nicht so richtig irgendwie für ankriegen oder so. Obwohl das eigentlich schon auch eine heikle Geschichte ist. Das war schon klar, dass das ein Beweisstück ist. Ja, sonst gibt es da, glaube ich, nichts Neues. Ich denke auch mal, unter normalen Umständen wäre es auch wahrscheinlich ein normaler Vorgang, dass die Sachen gelöscht werden, wenn die zurückgegeben werden. Also ich kenne das eigentlich nur so. Ich bin jetzt zwar in der Privatwirtschaft nur unterwegs gewesen bisher in meinem ganzen Leben, aber wenn man da irgendwelche Dinge zurückgibt, dann ist es eigentlich Standard, dass man die löscht. Ne? Also, und aber ich denke mal, in diesem konkreten Fall jetzt, wo es ja irgendwelche Dinge im Raum stehen, ne? Da ist das halt eben dann auch irgendwie mal Vereitelung der Justiz oder so, ne? Dass man das dann nicht mehr nachforschen kann, weil das dann irgendwie gelöscht wurde. Jo. Und zur Frage, Vorratsdatenspeicherung. Zur Frage, wie die Frau selber in die Politik überhaupt reingekommen ist, muss man halt auch noch dazu, zu ihrer Herkunft dazu sagen, dass sie einen der reichsten Männer Niedersachsens geheiratet hat. So. Das hat sicher auch geholfen, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Von der Leiharbeit, ja. Aber hast du nicht erzählt, Chris, dass sie immer ihren Wahlkreis auch gewinnt? Nee, nie. Das ist ja gerade der Witz. Ach, nie? Okay. Ja, die ist ja, ich wohne ja in ihrem Wahlkreis. Und der geht immer an die SPD. Das ist ja das Ding. Die probieren es zwar jedes Jahr immer wieder mit ihr, also alle 4 Jahre bisher, also beim nächsten Mal ja wahrscheinlich nicht. Und sie hat ihren Wahlkreis noch nie gewonnen, obwohl die CDU halt in Niedersachsen generell halt sehr stark ist. Aber so Braunschweig, Hannover und Großstädte, ne? Vielleicht noch irgendwas, ja, sind halt so die roten Flecken immer gewesen. Aber ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich demnächst auch ändern. Also vielleicht werden die dann grün oder so. Mal gucken. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass viele von der SPD zu den Grünen schwenken, ja. Ja, zumal ja jetzt Hannover ja auch zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg keinen SPD-Oberbürgermeister mehr hat. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen grünen Oberbürgermeister. Ja, genau. Ja, diesen Take hier fand ich ganz lustig vom David. Der war ja auch unser Gast mit Abel und mir bei unserem letzten Gelbe-Angst-Stream. Und der hat ja geschrieben, Deutschland, wo man davon ausgehen wird, dass du mit der Entnahme deiner Organe einverstanden bist, du der Verwendung von Cookies aber explizit zustimmen musst. Das fand ich ganz nett. Weil es war jetzt letzte Woche auch die Abstimmung über diese sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende. Die Widerspruchslösung ist jetzt aber nicht durchgekommen. Also man darf seine Organe weiterhin behalten. Mhm. wenn man nicht explizit gesagt hat, dass man die gerne spenden Verwendung möchte. Zustimmt, genau. Cookie. Ja, genau. Aber ich finde das auch, also diese ganze Diskussion ist, man kann nicht das Schweigen des Bürgers als Einverständnis zu irgendwas interpretieren. Wenn wir damit anfangen, öffnen wir dem Wahnsinn Tür und Tor. Das, ja, und vor allen Dingen auch mit diesem Argument, dass es doch einfach praktisch wäre, so, ne? Wir brauchen ja die Leute. Und das wäre ja dann praktisch, wenn wir einfach mehr hätten, weil es dann einfacher so brauchen die, wir können die Leute ja widersprechen. Können ja auch widersprechen dann. Na, also fand ich halt auch ein bisschen seltsame Vorstellungen, so seltsame Argumentation. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arzt wäre, der arbeitet in der Notaufnahme und meine Frau liegt oben und braucht eine neue Niere. Boah, allein solche Konstellationen, die sind natürlich hypothetisch und alles. Aber das würde ja aber eh nicht funktionieren. Also, warum? Ja, das geht sowieso nicht. Also selbst wenn die Person irgendwie einen Spenderausweis in der Tasche hätte, ich glaube, da hättest du auf jeden Fall Probleme dann. Also... Ob legal oder nicht, aber wenn du das rausreißt und deiner Frau dann gibst, dann wirst du sowieso dran, weil da gibt es ja auch irgendwelche... Ist halt gestorben, der arme Kerl, und das musste ja verwertet werden. Ja, aber da gibt es auch irgendwelche Listen und so ein Kram dafür. Du kannst ja nicht einfach deiner Frau dann geben. Da musst du es heimlich. Ja, damit Steinmeier hat das aber gemacht, glaube ich. Gemacht. Du ja, kannst deine eigene Niere entnehmen lassen. Check. Nee, der Steinmeier hat, glaube ich, seiner Frau die Niere gespendet. Was ist das Steinmeier? Geht natürlich, wenn du selber spendest, Lebensspender bist. Oder wie bei Monty Python, das geht schon. Genau. Tja, eine Legislatur nach chinesischem Vorbild wünsche ich mir definitiv nicht. Dein Sozialscore nur 13. Jetzt gib Niere. Dann wähle nicht grün. Du nichts mehr Bus fahren. Sonst Leber rausnehmen. Allein ja. Das Bild ist einfach großartig. Pontifex hat sich wieder eingemischt, der Ex-Pontifex. Ist das, machen die das jetzt eigentlich als Werbeaktion für Netflix? Dass sie Two Popes jetzt nochmal so darstellen? Keine Ahnung. Irgendwie... Aber es gibt ja Ärger, weil der Pope, der alte, der Ratzinger. Wer knistert da mit seinen Erdnussflips? Ich. Das sind echte Erdnüsse, ja. Ich höre jetzt schon auf. Der Pope, der wird ja ernst genommen, der Ratzinger wird immer noch ernst genommen, weil er ja immer noch als Papst gilt. Das heißt, da kam jetzt der Vorschlag, dass man ihn vielleicht irgendwie zum Kardinal von Rom zurückstuft oder so und seinen bürgerlichen Namen wieder annehmen soll und nicht mehr Eure Heiligkeit heißen soll. Eure Heiligkeit, finde ich auch echt gut. Der Auslöser war auf jeden Fall, dass er sich irgendwie eingemischt hat bei der Zölibatsdebatte und ist der Meinung, dass eben Verheiratete nicht beim Priesteramt zugelassen werden sollten. Und die Katholiken quälen sich alle furchtbar auf, dass er sich überhaupt einmischt und auch diese Meinung ist natürlich nicht korrekt und so weiter. Ne? Ja. Ich bin dafür, der stumme Wasserglas beim Vatikan. Ich bin dafür, dass er in der nächsten Staffel nach Avignon zieht, der Benedikt, und da eine Gegenpapst ausruft. Also damit wir wieder mal ein bisschen Action haben bei den Katholiken. Ja, muss er wahrscheinlich was Schwarzes aber anziehen, ne? Ja, lustig wäre die Situation. Was passiert denn, wenn der Franziskus jetzt den heiligen Löffel abgibt? Ja, zum nächsten, ne? Ja, ich meine, da könnte der Paparazzi ankommen und sagen, hier, Pontifex wieder Einsetzung. So lange kann er nicht mehr. Nee, Moment, aber mehr. Wenn der Papst ist, dann ist der Papst. Also solange dann... Er ist Papst. Dann besteht eigentlich kein Grund, einen neuen zu wählen. Würde ich jetzt zwar rein kirchenrechtlich laientechnisch vermuten. Ja, also ist ja auch so. Prinzipiell haben sie da aber wenig Erfahrung mit. Vor 700 Jahren gab es mal einen, der zurückgetreten ist und jetzt der Ratzinger wieder. Und dem da eben keine Routine für, sozusagen. Deswegen habe ich ja gesagt, haben sie überlegt, den zum Kardinal von Rom zurückzustufen. in Lila zu wickeln. Genau, das ist der administrative Vorgang jetzt. Also, und dem seine Heiligkeit abzuerkennen wieder. Also, ich meine, ich nur die Bezeichnung, bin ja jetzt auch nicht wirklich bibelfest, was kanonisches Recht angeht, aber ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Und er ist Papst auf Lebenszeit und es wurde ja quasi diese Ausweichlösung gefunden, dass er in den Ruhestand geht und nicht mehr öffentlich auftritt, weil er weiterhin Papst ist. Man kann als Papst nicht zurücktreten oder das Amt abgeben. Man ist genau, als man kann nur entschwinden oder so. Bis man stirbt. Ja. Es sind halt alle davon ausgegangen, dass er halt nicht mehr viele Tage auf dem Kalender hat. Und deswegen wurde das als Ausweichlösung akzeptiert. Aber ja, rein im Grunde genommen, Maß, was du gesagt hast, wenn der nach Avignon gehen würde, ich sag, hau rein, bitte. Was Glaubenskrieg innerhalb der katholischen Glaubenskongregation, das wäre doch was. Ein bisschen Action. Ich sag mal, der Franziskus wird wahrscheinlich gewinnen, er ist ja Jesuit. Ja, ich weiß nicht, der Ratze war große Teile seines Lebens Chef der Inquisition, Mann. Also, ja, der stimmt, Krieg war er auch, ne? Ja. Mhm. Stimmt. Also, der dürfte ein heißer Kampf werden. Also, ich glaube, ich setze auf Benedikt. Ich setze auf Benedikt, weil das ist der einzige Papst, den ich in meinem Leben live gesehen habe. Ich war mal in Rom. Da hat er gerade aus dem Fenster geguckt. Deswegen, go Benedikt, auf nach Avignon. Los. Benedetto. Sur le pont d'Avignon. Hellas. Ja. Nach Jahren der Stagnation boomt jetzt angeblich die Wirtschaft in Griechenland. Boom, machen wir das mal fest, heißt hier 2,8%, glaube ich, Wirtschaftswachstum. Ja, genau, 2,8%. Ich würde sagen, es ist kein wirklicher Boom, aber es ist immerhin schon mal ein Aufschwümmchen. Ne? Gönnen wir es den Griechen. Angeblich sind jetzt auch qualifizierte Arbeitskräfte wieder gefragt und so. Ja, toi, toi, toi, ne? Also ich weiß, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt geholfen hat damals, aber trotzdem geht es jetzt offensichtlich mal wieder aufwärts, ist auch schön. Ja, also die Frage wäre eigentlich eher halt zu gucken, auch kann die Bevölkerung sich das Leben wieder leisten? Also das würde mich mehr interessieren, weil im Zuge dieser, schon bevor diese ganze Krise über die eingebrochen ist, war Griechenland ein sehr teures Land durch den Euro. Mhm. Aber da würde ich mal sagen, wahrscheinlich gibt es solche und solche. Ja. Ne? Einige werden das nicht können, andere sicher schon. Ich denke mal, dass sich vielleicht mit der Zeit auch die Preise vielleicht ein bisschen angeglichen haben, ein bisschen gefallen sind. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Die Leute haben ja doch auf einiges an Lohn verzichtet. Ne? Ja, das ist das Wunder des Kapitalismus, wie es ja auch steht in dem Artikel. Billige Arbeitskräfte. Mhm. Ja, kommen wir kurz zum Iran. Und nochmal ein bisschen Nachrichten zum Instex. Und zwar Instex ist ja dieses Zahlungsverkehrsvehikel, dieses Special Purpose Vehikel, über das die Zahlungen abgewickelt werden sollen, was im Rahmen der Compliance mit dem JCPOA-Vertrag, diesem Atomwaffensperrvertrag, wie auch immer es umschrieben wird in der Übersetzung, umgesetzt werden soll. Ja, läuft ja und am 31. Januar soll es weiterhin komplett online gehen und wie ich jetzt neu erfahren habe, ist es besonders von Interesse, weil Russland und China darüber halt auch Rohstofflieferungen abwickeln wollen. Deswegen sind die Europäer so erpicht da drauf, weil die da natürlich Prozente verdienen an allem. Und die machen ja jetzt so Sachen wie der Iran liefert Öl und China liefert Gold und das funktioniert halt nicht so super. Ne, wenn man so ein Special-Purpose-Vehicle hat, dann funktioniert das natürlich super. Jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, warum so viele Politiker weiterhin an dieser wahnsinnigen Idee festhalten. Weil der Punkt ist der Iran hält sich nicht an den JCPOA-Vertrag, der die Grundlage ist für den Instex und die in Anführungszeichen Begründung, dass die europäischen Länder weiterhin an diesem Vertrag festhalten, auch nachdem Amerika ausgestiegen ist. Und deswegen, das ist ja quasi die diplomatische Begründung, dass man überhaupt die amerikanischen Sanktionen umgeht, was ja ein diplomatisches No-No-No ist eigentlich. Aber gut. Ja, aber der Iran, der hält sich auch nicht an den Vertrag. Seit 2015 wurde der Vertrag geschlossen Und wie es hier in dem Artikel schön umschrieben wird, hat er Schritt für Schritt sich zurückgezogen von der Compliance. Ja, also seit dem Jahr 2016 hält er sich quasi nicht mehr an den Vertrag. Amerika ist offiziell ja erst 2017 ausgestiegen. Naja, aber wie gesagt, weiterhin bin ich einfach total frappiert, dass an diesem Instex so festgehalten wird, weil das muss jetzt innerhalb der nächsten Woche geklärt werden, was damit passiert, weil der Iran nicht sich an den Vertrag hält und die Europäer auch nicht mehr die Fassade aufrechterhalten können, dass der Iran sich dran hält, weil jetzt die offiziellen Vertragsverletzungsverhandlungen eingeleitet werden, die dazu führen werden, dass die dass der Vertrag aufgekündigt wird, weil weiterhin Amerika mitstimmen darf. Und die haben ja schon gesagt, wir steigen aus. Und ja, absolutes Chaos mit dem Iran, was die wirtschaftlichen Sachen angeht. Aber was die kriegerischen Sachen angeht, hat sich die Sache ja sehr beruhigt. Und da gab es einen sehr interessanten Artikel im Wall Street Journal drüber, wie die diplomatischen Backchannel-Verhandlungen mit dem Iran und den Vereinigten Staaten funktionieren über die Schweizer Botschaft und die Schweizer Diplomaten und die Schweizer Geheimdienste. Der Artikel ist auch bei Zero Hedge gespiegelt, falls man das hier im Archiv nicht aufrufen kann. Aber es stimmt wohl, ne? Die Iraner versuchen wirklich irgendwie noch an Sachen zu kommen, Teile und so, die einem helfen, so eine Bombe zu bauen, ne? Ja, also nochmal, die Vertragsverletzung, die besteht halt darin, dass der Iran nicht nur Fakten geschaffen hat und weiterhin sich Material beschafft hat auf irgendwelchen Handelswegen und weiterhin Uran angereichert hat, sondern dass sie halt auch offiziell gesagt haben, wir halten uns gar nicht mehr daran. Ja, gleichzeitig sagt der Iran aber auch, es ist natürlich ein Unding, dass jetzt behauptet wird, wir würden uns nicht an den Vertrag halten, weil das iranische Regime halt zweigleisig fährt. Die sind halt in dieser Hinsicht unehrlich. Wen überrascht das? Ja, aber das es überrascht eher, dass nur das eine berichtet wird, nicht das andere. Zu diesen Backchannel-Verhandlungen nochmal. Während auf Twitter die Rhetorik hochgeflammt ist und die Raketen geflogen sind, wurde halt über diesen Backchannel mit dem Iran und Amerika halt über eine Deeskalation gesprochen. Ja, und es gibt auch Hinweise darauf, dass beispielsweise dieser Raketenangriff, den der Iran auf die amerikanische Basis gefahren hat, dass die Amerikaner vorher Bescheid wussten darüber, weil der Iran das denen gesagt hat. Und das ist halt eine von den Optionen war, die Amerikaner gesagt haben, hier, um euer Gesicht zu bewahren, könnt ihr A, B, C machen und wenn ihr das macht, dann akzeptieren wir das im diplomatischen Backchannel und das Ganze wird halt über die Schweiz abgewickelt, weil, glaube ich, seit 1976 die Amerikaner ja den diplomatischen Kontakt zum Iran offiziell abgebrochen haben und auch keine Botschaft mehr dort haben und alles über die Schweiz immer abläuft. Und halt immer noch über ein Fax-System aus den 80er Jahren. Interessant. Und Backchannel-Verhandlungen sind sehr wichtig und darüber wird ja in der Regel sehr wenig berichtet, außer in Finanzsachen, deswegen hier auch Wall Street Journal. Gerade mit China hat das ja auch eine sehr große Rolle gespielt und deswegen konnte ich ja auch schon vor Monaten sagen, ja, die Verhandlungen zwischen China und Amerika sind vom Lighthouse abgeschlossen worden und jetzt letzte Woche wurde erst darüber berichtet und ich habe mir gedacht, jetzt berichtet ihr erst darüber? Seltsam. Ja, Backchannel sind sehr wichtig. Backchannel sind das Wichtigste. Ignoriert das, was in der Presse ist, wenn es um solche wirklich wichtigen diplomatischen Verhandlungen geht. Naja, schon als letztes in der Presse. Im Heute-Journal hat einer einen Witz gemacht. Ich fand den zwar nicht so berauschend, aber ich dachte mir, ich bringe ihn mal mit. Putin und Medvedev gehen zusammen ins Restaurant. Der Kellner fragt Putin, was möchten Sie gerne essen? Putin sagt, ein Kotelett. Der Kellner fragt, und die Beilage? Putin sagt, die Beilage nimmt auch Kotelett. Ja, das sind so, was haben Sie hier unten geschrieben? Im Mario-Barth-Niveau. Ich habe das nicht weiter gelesen. Ich dachte, ich gucke mal nach dem Witz so. Aber schon erstaunlich, über was ein Merkur sich so echauffieren kann. Ja, aber es ist halt auch so die alte Leier, so über Putin darfst du so einen Witz machen und wenn du den über die Esken machst, hast du eine Hasswelle losgetreten. Das ist halt so dieses ermüdend. Ja, ich meine, den Putin haben sie ja sowieso drauf bei uns mit dem Öffentlich-Rechtlichen, finde ich. Ja, das meine ich ja. Also den kannst du, der gehört wie Trump zu den Leuten und Johnson, mit denen kannst du eigentlich alles machen. Ja. Und andere Leute sind halt sakrosant, wenn du dann irgendwas über Greta sagst, bist du halt sofort irgendwie mindestens frauenfeindlich und keine Ahnung. Jo. Naja, Gazprom hat auf jeden Fall ein neues Verfahren entwickelt, um aus Erdgas Wasserstoff zu machen. Und zwar ist das Verfahren dann CO2-frei. Also da fällt kein zusätzliches CO2 an. Das wäre natürlich eine dufte Sache, wenn wir das in unserem Gasnetz auch haben könnten und so. Obwohl die Grünen wollten ja jetzt irgendwie die Gaskraftwerke auch demnächst abschalten, habe ich gehört, ne? Hast du mitbekommen? Ja, aber Wasserstoff und Gas sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, obwohl die den Wasserstoff einfach in Deutschland schieben sie das einfach mit ins Gasnetz. Ins Erdgasnetz. Oder die Methan oder was immer da drin ist. Die mischen das ein bisschen. Wasserstoff. Ja, auch mit Wasserstoff. Okay. Ja, aber ja, halt ja. Grundsätzlich wäre halt CO2-freie Produktion von Wasserstoff halt interessant für Brennstoffzellen, genau. Kleinkraftwerke etc. Das wäre ja schon eine tolle Sache, wenn das funktioniert. Wenn es Methanpyrolyse oder so. Würde natürlich, glaube ich, niemandem in der westlichen Hemisphäre so richtig schmecken, wenn Gazprom dann einen Durchbruch schafft, den andere nicht schaffen. Also, ja, also mir scheint ganz allgemein der Lösungsweg auch eher bei den alternativen Kraftstoffen zu liegen, tatsächlich, als jetzt beim totalen Umbau. Ob das jetzt so ein Durchbruch ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das was Neues ist. Das Letzte, was ich mitbekommen habe bei Gazprom, war, dass die Folgendes machen. Die haben einen Produktionsprozess und einen industriellen Prozess, wo sehr viel Hitze anfällt und sehr viel überschüssige Energie, die einfach verloren geht. Wenn man diese Energie jetzt nutzt, um dadurch Wasserstoff herzustellen, weil der Wasserstoffproduktionsprozess ist relativ einfach, aber extrem energieintensiv. Ja, deswegen den Wasserstoff herzustellen und den Wasserstoff dann wieder als Energieträger zu benutzen, ist ein Verlustgeschäft, außer die Energie fällt eh schon an und die geht sowieso verloren. Ja, und wenn jetzt in Sibirien und in irgendwelchen alten Industrieanlagen da Sachen umgerüstet werden, dass die überschüssige Energie aufgefangen wird und damit Wasserstoff produziert wird, okay, das jetzt CO2-frei zu nennen, weiß ich nicht. Vielleicht geht es hier um ein neues Verfahren. Ja, ich glaube, es ist ein neues Verfahren. Das nennt sich Methanpyrolyse. Und die Pyrolyse ist wohl bekannt, aber also es ist halt ein anderes Verfahren als die Elektrolyse. Aber eben mit einem anderen Gas oder so, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall auf eine andere Art und das ist schon relativ stark CO2 freisetzend. Und insofern wäre das schon eine gute Entwicklung eigentlich, ne, wenn das so. Ja, also wenn es wirklich ein neues mechanisches Verfahren ist, dann ist das ja wunderbar. Ich kenne halt nur diese alten Pläne und die laufen halt unter dem Motto CO2 frei, kriegen dann auch diese ECD-Gelder, halt diese CO2-Zertifikate-Gelder, solche Sachen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie marktreif das ist oder so, das drücken wir mal den einfach die Daumen. Also wegen mir kann auch Gazprom da den Markt machen, so das ist mir eigentlich egal, ob es Aral macht oder Gazprom oder sonst wer, ne, Texaco. Ja, und sagen wir, gut, aber wenn die eine Technik haben, dann haben irgendwelche anderen Leute diese Technik auch schon. Nutzen sie nur nicht. Moment mal, es geht vor allem nicht darum, Wasserstoff zu erzeugen, sondern es geht darum, Erdgas aufzuspalten. In Wasserstoff und Kohlenstoff praktisch. Ja, also den Kohlenstoff kann sie aber dann abführen sozusagen oder einsammeln und dann was draus basteln oder so. Aber es geht nicht um praktisch jetzt eine Herstellung von Wasserstoff. Der ist vorher schon vorhanden, du musst den Scheiß fördern. Ja, herstellen kannst du sowieso nicht. Du musst es immer trennen vom Wasser zum Beispiel. Ja, aber Wasser wäre ja interessant. Aber Erdgas ist ja auch wieder ein fossiler Brennstoff. Deswegen ist CO2-neutral völliger Blödsinn, weil das Zeug muss unter riesigem Aufwand aus der Erde geholt werden und transportiert werden und was okay, ich. Das ja. Ja, also wie gesagt, ich kenne nur hier. Das ist ja ein Abfallprodukt eigentlich bei der Erdölförderung. Ne? Die Abfallprodukte, Wiederverwertungssache, die kenne ich. Der Mammon meint, es gibt ein komplett neues Verfahren. Du meinst, es wird halt Gas benutzt dafür. Ja, das ist der Artikel, ja, den, Gas benutzt, ist neu. Den wir offen hatten. Also ich bin mir nicht sicher, worum es jetzt hier genau geht. Aber wie gesagt, meine Informationen stammen aus dem Artikel, den der Mammon eingereicht hat. Das ist schon richtig. Das Verfahren ist mit Erdgas. Daraus wird das gewonnen. Aber es ist trotzdem neu. Also, so widerspricht sich nicht direkt. Ja, kommen wir jetzt zu den Stromern. Ionity, ich weiß nicht genau, wer das ist, aber die wollen jetzt auf jeden Fall den Ladestrompreis vervielfachen. Bisher kostete eine Komplettladung wohl, je nachdem, wie viel das ist, aber eigentlich haben sie es über den Daumen gemacht, mit 8 Euro einmal vollladen. Und jetzt wollen sie demnächst dann 79 Cent pro Kilowattstunde nehmen. 79 Cent. Mich hat das direkt ein bisschen an die ersten Handystunden erinnert, wo da von Vodafone das Call ja war mit einer SMS für 1,79 Mark oder so. Das finde ich super unverschämt. 79 Cent für eine Kilowattstunde. Ja, mal gucken, wie viel Spaß das macht noch in Zukunft mit dem Elektroauto fahren. Weiß nicht, sieht nicht so gut aus, finde ich. Mit deiner eigenen Strom erzeugst, mit deiner eigenen Solaranlage, ja, okay. Ne? Dann bestimmt. Ja, aber wie weit, also ist das aber denn, ist das denn länger Form praktikabel? Wie groß muss deine Solaranlage sein, um das Ding vollzuladen? Also. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ich habe mich eh schon gefragt, wie groß die Batterien sind. Die kann man so auf 800 bis 1000 Kilowattstunden oder so wieder schon reinpassen oder so. Weiß ich aber auch nicht genau. Das ist nur ein Tipp von mir, eine Annahme. In Brandenburg stehen sich Tesla-Gegner und Anhänger schimpfend gegenüber. Und die Polizei hatte noch ja, keine große Mühe, aber hat dann noch die Streithähne voneinander abschirmen müssen. da hat es übrigens auch so ein Gerücht gegeben, dass Tesla nur Polen engagieren wollen würde, nur polnische Mitarbeiter suchen würde, was aber auch Quatsch ist irgendwie. Auf jeden Fall kämpfen da einige jetzt dagegen, unter anderem, weil da eben noch relativ viel Waldgebiet oder so für abgeholzt werden soll. Mehr als vom Hambacher Forst oder so, war glaube ich die Ansage. Und da fragt man sich dann wirklich, was das soll, wenn ich so eine umweltfreundliche Firma habe, wieso ich dann irgendwie erstmal Bäume umhauen muss. Aber sowas ist ja in Deutschland eigentlich immer mit Aufforstungsauflagen verbunden. Okay. Das ist die woanders pflanzen müssen. Und ich finde, Berlin tut sich, oder Brandenburg tut sich keinen Gefallen, wenn es so einen hochkarätigen Investor irgendwie mit so einem Blödsinn verprellen will, ganz ehrlich. Weil die Leute da nicht richtig nachgedacht haben oder sich nicht richtig informiert haben, ja. Die sind schon ein fucking Zuschussgeschäft. Ja. Und jetzt sollen wir für deren Wald irgendwie noch irgendwie mitzahlen, weil sie sich Tesla da nicht hinholen wollen. Ich glaube, ich spinne! Ich habe das mal mitgemacht, weil ich dachte, vielleicht weiß eigentlich von euch einer, was das sein soll. Das EEG-Konto ist auf jeden Fall mit 2 Milliarden Euro im Plus am Jahresende gewesen. Also ich nehme an, dass da vielleicht die Ausschüttungen an die Einspeiser draus kommen und dann aber auch die Käufe an der Börse aus des Ökostroms dann da reinfließen oder so. Die waren auch schon mal bei 5 Milliarden plus. Und unter anderem wird da berichtet, dass die Einspeiser, wenn gerade praktisch der Strom kostenlos ist, weil eben zu viel davon da ist, wie zum Beispiel Heiligabend, da gab es recht viel Windstrom wohl. Und wenn das dann kostenlos angeboten wird, weil es keiner haben will, dann kriegen auch die Einspeiser keine Vergütung mehr. Also das ist irgendwie, finde ich auch komisch. Ja, ich weiß ja nicht, kennt das einer von euch? EEG-Konto, nie gehört, es sind 2 Milliarden drauf. Ja, da geht es um das Energiengesetz und um die Einspeisungssachen, wie du schon gesagt hast, aber ich bin da jetzt auch nicht mehr so fest, worum es da genau geht. Und vor allem, was du gesagt hast, dass die Netzbetreiber jetzt keine EEG-Umlage mehr bekommen? Nee. Was hast du gesagt? Nee, die einspeisen, die den Strom einspeisen aus ihren Solaranlagen oder aus ihren Windanlagen ins Netz einspeisen. Die bekommen das nicht vergütet, wenn der Strom an der Börse kostenlos ist. Ne? Ja, da, ich meine, die... Und das war wohl Heiligabend so. Der Satz von der Einspeisung, der sinkt ja sowieso Jahr für Jahr. Ja, das auch. Aber ich erinnere mich da auch an den Lesch, wie ich den letztens gesehen habe, der meinte irgendwie, ja, Windstrom ist viel besser, weil viel billiger, kostet nur 4 Cent. Ja, der kostet 4 Cent, weil er immer im Überfluss da ist oder gar nicht. Ne? Deswegen kostet der so wenig. Also das ist irgendwie Quatsch, so eine so eine Argumentation, finde ich. Ist, dass wenn das EEG-Konto negativ ist, dass dann, glaube ich, aus der EEG-Umlage das wieder ausgeglichen wird. Ach so. Aber das ist wirklich nur so ein Random Fact. Ja. Ja, das würde ja bedeuten, dass die Umlage eigentlich gar nicht gebraucht wird. Dafür genau, das würde ja bedeuten, dass die Umlage wäre eigentlich über. Würde und vielleicht hätte das Auswirkungen auf die Einspeisungsvergütung. Aber das ist, ja, sorry, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall liegt da ein Haufen Geld rum und ist vielleicht so eine Art Rücklage oder so, die man irgendwann benutzen kann. Ja. Weiß nicht, ob wundert die einen, haben. Wundert einen ja auch bei den deutschen Strompreisen eigentlich nicht, dass da Geld rumliegt. Ja, ne, dass da sich was ansammelt, stimmt. Naja, aber Häusle bauen ist ja auch eine teure Sache und was da immer wieder Schwierigkeiten macht, ist irgendwie Kalk und Sand mittlerweile, Zement, Beton herzustellen aus Kalk und Sand und so. Da fehlen die Zutaten mittlerweile, muss man die von weit her karren und teuer bezahlen. Und die haben Forscher ja irgendwelche Bakterien, ich weiß gar nicht, was sie denen gegeben haben. Auf jeden Fall, deren Ausscheidungen werden dann praktisch so zu Kalk oder sind sehr kalkähnlich. Und dann können die benutzt werden, um daraus Zement und Beton herzustellen. Aus Bakterien, Kacke im Prinzip, weil wir sonst keinen Kalk mehr haben. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Umweltproblem mit dem vielen Sand und so. Aber okay, das ist ein anderes Thema, ein anderes Mal vielleicht. Ja, das ist das Thema von den Inseln, die versinken unter Meeresspiegel, weil die so viel Sand verkauft haben an Dubai. Ja, ziehen sie den Sand unter dem Arsch weg sozusagen, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht ist da ein Ausweg. Also auch dann um eigentlich keine schlechte Nachricht sozusagen, wenn das funktioniert und marktreif werden kann, dann ist das eine positive Sache, glaube ich. Wir reißen doch ständig Gebäude ab. Wird das eigentlich recycelt? Kann man das recyceln? Kannst du aus dem Zement oder Beton nicht den Sand oder den Kalk wieder rauslösen? Weil ich entweder den malst irgendwie und dann was zusetzt. Ich weiß nicht, wird Baumaterial überhaupt recycelt? Unterschiedlich. Also das ich hatte mit dem Recyceln ist immer so eine Sache. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt so einen anderen Artikel im Hinterkopf, da wurden 1600 Windkraftwerksflügel gefunden, einfach auf so einer Deponie in Amerika. Ach du Scheiße. Wohl aus verschiedenen europäischen Ländern von einer Recycle-Firma halt, weil es einfach günstiger war, die nach Amerika zu schippern, als einfach zu recyceln. Und weil nicht alles, wo recycelbar draufsteht, ist auch kosteneffizient recycelbar. Ich möchte auch noch unserem Zuschauer Salaratus aus dem Chat zustimmen. Ja, es ist in Wirklichkeit die Steinlaus. Du hast es begriffen. Die Steinlaus. Mir ist auch in letzter Zeit häufiger mal begegnet, dass der Kapitalismus irgendwie schuld wäre am Klimawandel oder so. Oder irgendwie da mit große Schuld hätte und auch eine Schuld daran, dass man da so langsam irgendwie was dran ändern würde oder so. Und ich habe gedacht, irgendwie, das stimmt doch bestimmt irgendwie gar nicht. Und BlackRock, ich habe es doch hier über BlackRock, ne? Die zeigen es uns und ja, richten jetzt ihr gesamtes Investment darauf aus, ob das Klima korrekt ist oder ob das CO2-neutral ist und so weiter. Die gehen hundertprozentig voll in die Richtung jetzt. Unter anderem, weil ja auch zum Beispiel haben sie gesagt, Kohlestrom wohl keine Zukunft hat. Stoßen sie ihre Kohlesachen ab und so, die Beteiligungen. Also die Wirtschaft geht da auch in die Richtung. Ne? Die Behauptung zum Beispiel, dass sie irgendwelche Firmen nicht mitmachen würden, weil sie irgendwie Einbußen und so weiter befürchten würden, ist eher unwahrscheinlich, dass das stimmt. Weil, wie gesagt, alle ja mitgehen und alle irgendwie auch ihre Vorteile drin sehen. Ne? Wenn sie mit klimaneutralen Produkten werben können oder mit einem geringen ökologischen Fußabdruck, den sie in ihren Produkten erzeugen, etc. Und wer es glaubt, wird selig, dass BlackRock sich nur an ökologischen und nein, nicht nur an ökologischen, aber die richten sich aus in dieser Richtung, das verstehe ich auch. Ja. Würde ich als PR-Abteilung auch behaupten. Yeah. Ach, gerade die, ey. Also BlackRock hat keine Verwendung für solches Virtual Signaling PR. Deswegen sind die einfach genauso unterwandert wie alle anderen auch. Das ist meine Prognose. Der Chef von BlackRock ist angeblich ein Demokrat in Amerika und der hat entsprechenden Investoren in Ansagen gemacht, wenn man das mal so liest. Das ist ganz schön eindeutig, sagen wir so. Die Amerikaner eben so sind. Ja, nachdem ja schon die Kraftwerksbetreiber vor Gericht liegen gegen die Abschaltung der Atomkraftwerke und da wollen sie auch Entschädigung für haben, gibt es hier die Entschädigung für die Kohlekraftwerke im Vorfeld schon als Versprechen. Da waren, glaube ich, insgesamt 4,5 Milliarden oder so, hat er denen in Aussicht gestellt. Genau, 4 Milliarden Euro. Dafür, dass die Kohlekraftwerke früher abgeschaltet werden. Es gibt noch einen, anderen Artikel, da stand unter anderem drin, dass die EU auch Ausgleichszahlungen leistet an strukturbetroffene Regionen und so ein Zeug. Also es wird nicht alles, wird da nicht alles auf den Bürger hängen oder so. Aber ich finde es ganz schön viel, ne? 4 Milliarden. Und ja, bei den Atomkraftwerken, da weiß man noch nicht, was da kommt. Wie gesagt, die klagen ja noch, die liegen ja noch vor Gericht. Und wenn das auch nochmal 5 Milliarden kostet oder so, dann haben sie uns damit dann schon angebrockt. Ne? Nicht, dass wir das nicht schaffen würden, aber trotzdem, ich finde es immer ein Schmerz, so das Verschwendereien im Milliardenbereich. Ja, ist das auch für andere? Ich meine, wer hat die Druckereien dafür entschädigt, dass das Internet ihnen die Jobs oder die Aufträge? Das kommt ja jetzt, die Verlage werden ja jetzt, denen werden ja jetzt die Zusteller bezahlt, ne, mit 40 Millionen im Jahr. Ja, aber warum haben manche Branchen irgendwie so ein. Ich will ja da nicht verteidigen, aber das hängt an den langfristigen Konzessionen. Ja, genau. Also so hätte ich das auch verteidigt. Wenn du da als Betrieb vom Staat die Konzession bekommst, du darfst die nächsten 20 Jahre das hier machen und nach 15 Jahren sagt der Staat, nee, du musst jetzt aufhören. Ja. Dann hat sich das vielleicht noch nicht gerechnet. Ja. Kann passieren. Das ist, ich will hier nichts verteidigen, aber es ist nun mal so. Ne? Ja, okay. Ja, ich finde das auch, ist ja eine Zusage damit verbunden. Mit Laufzeiten und so weiter, klar. Von daher finde ich das auch nicht unangemessen, jedenfalls. Ja. Milliarden ist vielleicht ein bisschen viel, aber. Kann das nicht die Neubauer zahlen? Die hat die Scheiße doch angetrieben. Oh, ja. Ich muss ja sagen, hier, ich will mich auch die Insolvenz festhalten und ich gehe mal davon aus, es würden weit viel mehr als 4 Milliarden sein. Das kann nur ein Teil sein. Mhm. Dann geht es um Industriesachen. Das ist 4 Milliarden ist dann nicht viel. Nee, ist nicht viel. Ja, wie viel die Automobilbranche haben will, weiß ich nicht genau. Aber die wollen auch Kohle haben, weil sie nicht hinterherkommen mit der Energiewende. Der Titel oder die URL lautete so nach dem Motto, dass man da die Marktgesetze außer Kraft setzen würde. Aber das ist ja im Prinzip dann bei den Zustellern, bei den Verlagen genau dasselbe. Ne? Also da so einen Zuschuss zu geben, da setzt man nicht unbedingt den ganzen Markt außer Kraft. Naja, ist schon. Wäre schon ein Eingriff mal wieder, klar. Und, finde ich auch lustig, dass die Leute, die Automobilbranche weiß doch gar nicht, wo sie hin will. Was will sie denn dann jetzt mit Geld? Aber ist doch schon lustig, dass die Leute, die ganze Zeit den Kapitalismus auf ihrer Fahne tragen, dann die Ersten sind, die umdrehen und sagen, wir wollen aber jetzt Geld von der Gesellschaft dafür haben. Wenn sich die Verlage, die der SPD gehören, die Mindestlohn nicht leisten können für die Zusteller, dann wird das auch bezahlt. Dann sponsern die sich selber da sozusagen. Ich finde das auch ganz schön krass. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Die deutschen Autobauer hatten, glaube ich, mal 1 Milliarde bekommen vom Staat für die Elektrogeschichte. Das ist aber schon eine Weile her, da haben sie nicht draus gemacht. Doch, die haben doch jetzt auch alle Elektroautos. Kauft halt nur keiner. Ja. Weil die Infrastruktur nicht da ist und auch nie da sein wird, weil wenn du dir mal überlegst, wie viele von diesen scheiß Pollern wir brauchen, wo man die Dinger aufladen kann. Ja, Sache, die wissen doch gar nicht, wo sie hinwollen. Ne? Und wir haben auch nicht die Kraftwerksinfrastruktur dahinter, um diese hypothetischen, was weiß ich, wie viele Millionen von den Pollern gleichzeitig zu versorgen. Und ach, das ist alles Irrsinn. Ja, Hauptsache, was hinterhergerannt, statt halt so ja, offen nach den Konzepten zu gucken, wie wir es eben hatten, von alternativen Kraftstoffen etc. Nein, es musste jetzt mit Gewalt ein Signal gesetzt werden und deswegen investieren wir in diese Übergangstechnologie im Endeffekt. Das ist, als würdest du dir einen Sega 32X kaufen. Übergangstechnologie meinst du das Elektroauto oder was? Oder ein Hybrid? Oder? Ja, ich denke, also in der Form ist das, glaube ich, nicht machbar. Weltweit. Ja, deswegen laufen die auch nicht so richtig, weil da irgendwie der große Vorteil sozusagen fehlt. Ne? Das ist irgendwie erst nach 100.000 Kilometer rechnet, ist das echt zu spät. Ne? Ich denke mal, das ist jetzt sowas zum. Also, wer sich jetzt ein E-Auto kauft, ist entweder überzeugt oder will halt Virtue signalen und hat halt auch das Geld dazu. Das muss man ja auch sehen. Also, ich denke, für viele Leute ist es überhaupt ein grauenhafter Gedanke, sich einen Neuwagen kaufen zu müssen, weil sie halt die Asche nicht unbedingt haben und ihr Leben lang Gebrauchte gefahren. Aber irgendwann hast du den Punkt halt, wo es keine Gebrauchten gibt, wenn alle auf E umsteigen. Ne? Ja, ich glaube aber trotzdem, dass man irgendwie mit Gas auch nicht so schlecht bedient ist, mit Gasauto. Ist aber vom CO2-Ausstoß halt, glaube ich, auch nicht viel besser. Ja, Hälfte ungefähr soll das sein. Nur. Okay. Ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, hier die EU gibt auch Strukturkredit bzw. Strukturmaßnahmen Geld raus. Und das ist natürlich noch nicht ganz entschieden, aber sie meinen, sie müssten da insgesamt 1 Billion Euro für raushauen in 10 Jahren, das heißt 100 Milliarden jedes Jahr. Und das wollen sie dann auch nochmal steigern irgendwie. Danach wollen sie dann irgendwie auf 260 Millionen oder so, Milliarden im Jahr für Klimaschutz. Ich muss ja noch niesen, sorry. Ja, das will die EU ausgeben, ne? Dafür finde ich auch ganz schön einen Haufen Geld. Ja, aber das konnte die Uschi doch schon immer gut. Geld ausgeben, ja. Und auf McKinsey-Kurs fahren. Ja, ist nur der eine Teil der Medaille. Ich habe ja schon mal prophezeit, es könnte darauf hinauslaufen, dass dass halt Betriebslizenzen an die Compliance mit irgendwelchen CO2-Auflagen gekoppelt sind von EU-Ebene. Das hätte dann halt spätestens 5 Jahre später Konsequenzen für alle Unternehmen in den EU-Ländern. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum die das nicht machen sollten, weil es läuft irgendwie alles darauf hinaus. Naja, weil sie der Wirtschaft damit wie ein Unternehmen quantitativ berechnet werden kann, was es an CO2 verbraucht. Das haben sie ja jetzt erstellt. Ja, und dann zerficken sie schön die Wirtschaft hier im Euroraum und in Europa und die anderen schauen lachend zu. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon total. Schieben immer Emissionsrechte für Kohle rüber. Ich meine, wenn es dann auch so Sachen hinausläuft wie du hast 3 Sekretärinnen, an sich bräuchtest du nur eine, die beiden anderen, die könnte doch hier dieses große Unternehmen, was sehr viel CO2-effizienter arbeitet, weil es alleine viel mehr Mitarbeiter hat, das könnte das auch überlassen. Warum machst du das nicht besser so, dass halt so in die Geschäftsprozesse eingegriffen wird und in die Entscheidungen, wer eingestellt werden darf? Diese Pläne liegen alle auf dem Tisch. Deswegen finde ich das ja so kritisch mit dem CO2. Das ist die weitere Dimension nach dem Monetären mit der CO2-Steuer, die mir sehr viel Sorge bereitet. Aber gut. Kommen wir zu etwas leichteren Themen. Das Boulevard-Thema Nummer 1. Maxit oder der Royal Exit oder Sussexit oder wie man es auch immer nennen soll. Es gibt ja nur bestimmte Leute haben ja nichts anderes im Kopf. Als sowas. Ich kenne da auch 2 Leute, die den ganzen Tag nur über so Zeugs reden. Und es ist ganz interessant. Von Anfang an ist es ja so gewesen, dass Meghan Markle als Amerikanerin und mit ihrem ethnischen Hintergrund im Königshaus immer mit so einem gewissen Naserümpfen empfunden wurde. Es wurde natürlich öffentlich nicht so berichtet, aber es wurde halt sehr deutlich, unter anderem daran, dass sie nur zu einer Duchess ernannt wurde, ja, und ich kenne mich jetzt mit der royalen Hierarchie nicht so super aus, aber wenn man sie beispielsweise eine Prinzessin nennen würde, wäre das falsch. Sie ist keine Prinzessin, also sie hat niemals einen Thronanfolge-Anspruch gehabt oder sonst was. Also sie ist royal diskriminiert worden, sage ich jetzt einfach mal, aufgrund ihrer Herkunft. Und hat wohl auch dann im Teil der diplomatischen Öffentlichkeitsarbeit des Hofes Sachen in Afrika und solche Sachen zugewiesen bekommen, was halt, ich sage jetzt mal, einerseits klar ist, aber andererseits dann halt auch so ein bisschen on the nose, wie der Brite sagen würde, ne, ein bisschen klar. Und diese ganzen Sachen, die haben halt dazu geführt, dass die sich jetzt halt aus diesem ganzen royalen Zirkus zurückgezogen haben. Ihr wurde wohl auch das aberkannt wieder, ich weiß nicht, ob es da überhaupt ein deutsches Wort für gibt. Herzogin. Entadelt, keine Ahnung. allerdings ist das eine Sache, die halt schon sehr, sehr großen Vorlauf gehabt hat. Ja, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie nicht zufrieden waren, wechselseitig, hatte ich ja schon angedeutet. Und spätestens seit September ist halt schon klar gewesen, wohin die Reise geht, weil die halt gewisse Vorbereitungen getroffen haben. Unter anderem haben die halt Sussex Royal als Marke sich eintragen lassen, um das vermarkten zu können, und haben halt gewisse andere, ich sag jetzt mal, Royal Gimmicks quasi patentiert für sich. Ja, wenn jetzt halt irgendwelche Leute irgendwelche Kaffeebecher oder irgendwelche Tassen als Touristen in London kaufen mit dem Gesicht von der Meghan drauf, dann gehen halt die paar Prozente nicht mehr in diesen Royal Pool für Merchandise, sondern auf deren Privatkonto quasi. Ja, und so haben die sich jetzt einen akkreditierten Pool von ungefähr 400 Millionen Pfund schon mal patentieren lassen. Also diese Marke hat jetzt einen Marktwert von 400 Millionen Pfund, und das bauen die weiter aus, und die ziehen ja jetzt nach Amerika, und ja, ich gehe davon aus, die Netflix-Serie kommt bald. Aber war die nicht inoffizielle Mitarbeiterin bei der Stasi vor ihrer Karriere unter dem Decknamen IM Erika? Habe ich gelesen. Heißt doch diese Meghan Merkel, oder? Ja. Daher die Verwirrung. Nee, also warum haben die Briten diesen Scheiß noch wegen dem Tourismus? Wegen, ist schön, sowas zu haben? Ich verstehe es nicht ganz. Es ist halt purer Boulevard. Ne? Weltraumaffen Boulevard. Ja, das gehört bei denen halt mit dazu. Die sind ja sowieso, ja, so ist das, wenn so ein Land aus so alten Dingen wächst und dann nicht mal groß alles umgestürzt wird, so wie in Deutschland ein paar Mal. Naja, die hatten doch Oliver Cromwell und die Beatles, also da war schon was los. Ja, aber die haben ja auch bis heute keine Verfassung und nix. Das sind Reichsbürger. Ja. Die haben keinen Friedensvertrag. Und die haben auch keinen Friedensvertrag. Die sind ein besetztes Personal. Land. Personal. Die sind ein von den Hannoveranern besetztes Land bis heute. Oh ja, stimmt. Hast du da irgendwelche Anteile? Leider nicht, nee. Schau. Aber ich bin ja auch die Familie von meiner Mutter stammt ursprünglich aus Bayern und die von meinem Vater aus Schlesien, von daher. Oh. Ja, bin ich hier sowieso, obwohl ich hier geboren bin. Donald Alfonso verwandt. Quasi habe ich hier keine Anrechte hier Geld machen per Abstammung. Ja, die Wuppertaler wollten mir die Schwebebahn auch nicht übereignen. Da wird man diskriminiert als Affe. Und ich prangere das an. War's das schon wieder? Ja, das war's. So, oh, echt? Den wechselt am Ende. Eieiei. Also, so 400 Millionen Pfund. 400 Millionen Pfund für Schwachsinn, für Kackdreck. Ja, allein das Foto hier, ne? Und alles. Alles wird vermarktet. Macht ja Barack Obama ja auch so. Hm. Ne? Da ist auch, gibt es ja auch diese Merchandise-Sachen. Ne? Das kleine weiße Haus mit dem Gesicht von Barack Obama drauf. Natürlich total kitschiges Nippes, wird aber gekauft. Ja, er kriegt die Prozente, nicht mehr die White House Foundation, bla. Ja. Hat er denn schon seine eigene Bibliothek? Die kriegen doch meistens immer noch so eine Library gesponsert von irgendwelchen. Ja, natürlich hat er seine eigene Bibliothek. Hat er schon, ja. Ja. Dauert doch meistens immer so 10 Jahre oder so. Also ich kenne diese Teller und sowas nur von... Das ist, das läuft natürlich nicht, ja, und wenn man sich beispielsweise anguckt, was der Bill Clinton aus seiner Bibliothek gemacht hat, aus der Bibliothek von Bill Clinton ist ja die Clinton Foundation entstanden, ja, das ist ja, okay. Ist ja der Wahnsinn gewesen. Deswegen, ja, das dauert immer ein paar Jahre, bis da wirklich was läuft, aber das Gebäude und so, das gibt's schon, ja. Mhm. Ja. Also, ihr Pilgerleute, ihr Obama-Pilger, müsst nach Chicago pilgern. Aber ich empfehle euch, geht doch einfach besser in den Wald. Der Weg ist kürzer und im Wald ist es schön. Und wenn ihr auf dem Weg nach Chicago durch Paris kommt, haltet euch bitte in den Tunnels an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hm? Gibt es da ein Tamponlimit? Dirty Diana! In den Wald, solange dann noch keine Akkus gebaut werden oder Teslas. Ja. Ich glaube, es ist noch zu früh für diesen Witz. Bei unserem Titel sind, glaube ich, alle Witze erlaubt. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir dürfen ja Witze machen, wir sind ja offiziell rechts, oder nicht? Ich würde hier mal anmerken, ja, dass das Wort Penis oder Pimmel oder sonst irgendwas nicht zum Schimpfwort taugt, ja? Ja, ja, das ist ein medizinischer Fachbegriff, ja, und bitte nicht diesen Stream melden, das ist ein medizinischer Fachbegriff, steht auch so in Schulbüchern und so. Genau, Schulbücher sind das Patriarchatswerkzeug, das weißt du aber auch, Chris. Genau. Das ist eine Erdkunde, oder? Also Leute, spürt die Macht der Penisse. Bis nächste Woche. Fördert, was ihr Feier dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Use the penis, Luke. Macht des Penis, genau.